Wir sind live. Willkommen bei den Weltraumaffen. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, worüber wir heute reden, aber ich glaube, Berlin spielt eine Rolle. Das habe ich ja eben ein bisschen heraushören können. Berlin wird aber erst später eine Rolle spielen. Zuerst widmen wir uns mal dem Medium, auf dem wir hier uns alle allsonntaglich versammeln. Also wir schauen mal, was YouTube so an neuen Regeln aufstellt. Ich mute mich jetzt erstmal im Hintergrund, sonst werde ich wahnsinnig. YouTube Ja. startet eine Kampagne, um Hass im Netz größer zu machen. Also, glaube ich, so irgendwie. Ja, ich glaube, so ist das zu verstehen, ja. Ja, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, weil es ja von so ziemlich jedem Account schon irgendwie besprochen wurde, gibt es ja jetzt im Moment so ein paar verschiedene Kampagnen von YouTube, um irgendwie die Plattform freundlicher zu machen. Irgendwelche nicht erlaubten Inhalte zu löschen, also jetzt nicht erlaubt im Sinne von den Richtlinien von YouTube. Und in Deutschland gab es speziell dazu auch noch diese Kampagne mit, wie ist das Ding nochmal? Nicht egal. Nicht egal, genau. Nicht egal, genau. Und ja, da hat jetzt hier also Spiegel Online so einen komplett unkritischen Beitrag darüber geschrieben, einfach nur, dass das hier irgendwie stattfindet und dass natürlich auch wieder alle, also es geht um problematische Inhalte. Das finde ich auch so schön, dass sie gleich so schwammige sozialistische, soziologische Begriffe reinbringen, so problematische Inhalte. Ja, Ja. das Wort problematisch, das kennen wir ja auch schon als Und man hat einfach gar keine Problematic aus dem englischen Raum, Aussagekraft, alles ist problematisch, alles ist sexistisch und so. Und mit dem Boot sind hier auch wieder die wunderbare Bundeszentrale für politische Bildung, die ja unseren Stammzuschauern auch schon bekannt sein sollte. Da haben wir uns erst vor 2 Wochen so ein kleines Video von denen angeguckt und ihrer Trägerförderung, wo unter anderem die Amadeo-Antonio-Stiftung mit dabei ist. Und die sind jetzt hier auch wieder im Boot. Was das jetzt mit politischer Bildung zu tun hat, irgendwas gegen Hass auf YouTube zu machen, ist mir auch schleierhaft, aber das ist ja eigentlich mittlerweile Standard, dass man da nicht mehr durchsteigt. Und ja, es wird hier, ist hier die Regel, die Rede von respektvollem Umgang. Ja, und die Herrschaften, die hier auftreten in diesem Video, also zum einen sind da auch welche dabei, die wir am Mittwoch in unserem Sonderstream behandelt haben, zum Beispiel diese mir relativ egal Person, die auch in dem Susie Grimes Video drin war. Die taucht da auch wieder auf in diesem Nicht-Egal-Ding und noch diverse andere Leute, so wie hier diese Dagi B, ja, die wahrscheinlich Leuten, die keine Kinder im Teenageralter haben, nicht so bekannt sein wird. Ich habe auch nur mal irgendwann von der gehört, weil die halt zu diesen Leuten gehört, die im Moment bei YouTube irgendwelche Videos machen und dann da teilweise Produkte bewerben, ohne dass das gekennzeichnet ist, dass es eine Werbung ist. Und es wird halt dann so hingestellt, so nach dem Motto, ja, ich probiere das jetzt mal aus und so. Aber es ist halt überhaupt nicht, wie das im Fernsehen üblich wäre, wenn man sowas macht, dass man dann da reinschreiben muss, Dauerwerbesendungen und so. Geht halt bei YouTube nicht. Und das ist natürlich auch wieder ein Problem mit journalistischer Ethik. Und ja, das sind also so Personen, die jetzt da über Hass reden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Dagi B auch schon oft genug gehört gekriegt hat. Was machst du überhaupt? Hast du überhaupt gar kein Talent, außer dich irgendwie anmalen und so. Und Alles auch ein Talent, sich anzumalen. dass Also solche Leute von dann. dem, was ich weiß, hat Dagibi ja auch dann selbst öfter mal ausgeteilt, so zurückreagiert. Natürlich, das ist auch vollkommen verständlich. Das auch, und das haben auch mehrere Leute da. Also da ging die Woche auch schon so ein Video rum, wo ich jetzt aber keinen Link zu parat habe, wo die da auch so ein paar Sachen mal rausgepickt hatten von diversen Leuten, die in diesem Video da vorhanden sind, unter anderem halt auch von ihr. Das war auf dem Kanal Bohemian Browser Ballet. Und der hat da Genau. ein paar Sachen rausgesucht, wo Leute, die da halt im Video brav den Anti-Hate-Speech-Menschen-Meme andere Leute als Spastis und was weiß ich bezeichnen. Also genau da mitmachen, was angeblich Hasssprache ist. Wobei halt ich der Meinung bin, in dem Fall ist es eine Beleidigung und die ist juristisch ganz klar strafbewehrt und da brauchen wir gar nicht weiter drüber zu diskutieren. Eigentlich, aber so ist die Heuchelei halt. Ja, das Ding ist halt auch, dass du irgendwie, du hast ja im Internet auch sozusagen Straßensprache. Also du hast ja einmal so, sagen wir mal, ein seriöseres Auftreten, wie das jemand machen würde, der einen Vortrag hält oder der auf der Arbeit ist. Und dann hast du die Straßensprache, wo du dann dich halt auch mal beleidigen tust. Und die Leute sind sich da manchmal einfach nicht so sicher, ob man nicht vielleicht die Straßensprache auch mit im Internet haben möchte. Also ich will mir nicht nur trockene Videos angucken, wo die Leute nicht auch mal ein bisschen ausfallen werden können. Es muss jetzt kein Schmähgedicht sein oder so, was weiß ich. Also es sollte ja schon noch zivil bleiben, aber so ein bisschen beleidigen, das ist doch nicht schlimm. Also es tut doch alle auf eine Ebene runterbringen. Ja, und das geht halt wieder genau nur dahin, dass es halt nur darum geht, wer das macht und nicht was gemacht wird. Und es ist ja sowieso so, dass dieser ganze Beleidigungskram nur davon abhängt, ob sich jemand hinterher drüber aufregt. Also ja. Du kannst quasi machen, was du möchtest und es wird nur dann strafrechtlich schwierig, wenn jemand sagt, oh, das trifft mich jetzt aber. Genau, Leute müssten halt wirklich verstehen und akzeptieren, das auch wirklich anwenden dann im Endeffekt, dass Beleidigungen nicht gegeben werden, sondern angenommen. Und alles kann einen beleidigen, alles kann als Hass gelten, wenn der Kontext stimmt und deshalb ist der Kontext auch vollkommen zweitrangig. Vor allem wird das ja auch nicht weggehen. Wir haben ja im Internet immer mehr diese Vermischung von öffentlich und privatem Raum. Mhm. Und da kann gar keine klare Grenze gezogen werden. Also auf Twitter, wie eine private Unterhaltung, in Anführungszeichen, jeder mitlesen kann, wenn da irgendwelche Beleidigungen ausgetauscht werden, ob die nun ernst gemeint sind oder nicht, der Kontext ist einfach wichtig. Und jemand anders, der halt dann nicht vielleicht die Person kennt, nimmt das dann eher als wirklich als Beleidigung wahr und regt sich darüber auf. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, wie man hier vorangehen möchte, um da überhaupt irgendeinen Maßstab zu haben, ab wann etwas als Hass deklariert wird. Und das habe ich bisher noch nicht nirgendwo gefunden, dass irgendjemand erklären kann, was ist denn jetzt eigentlich als Hass definiert und was nicht. Man kann es einfach nicht machen, man will es auch offenbar nicht machen. Das nächste, an das wir rangekommen sind, war das Bundesministerium des Inneren, das verkündet hat, dass das im Auge des Diskussionsteilnehmers liegt, was Hass ist. Ja. Was halt natürlich eine vollkommen idiotische Idee ist. Ja. Dann wird das halt vermischt mit der politischen Korrektheit, die dann wieder sagt, ja, es sind diese bestimmten Gruppen, die da benachteiligt werden in der Gesellschaft und deswegen ist das dann halt Hass. Man kann das auch gar nicht den Diskussionspartnern überlassen. Wenn man zwei Leute hat, dann sagt der eine, ja, es war kein Hass, es war nicht so gemeint, der andere sagt, ja, es war Hass. Ich meine, wo will man denn da bitte ansetzen? Du musst ja irgendwie dann die Hoheit geben. Wir zwischen den beiden ansetzen und gucken, was da so baumelt. Und also, dann kann man das entscheiden. Selbst wenn wir all das aufnehmen und selbst wenn wir da so Klarheit schaffen, ich finde, das ist eine ganz andere Sache, wenn man das versucht, automatisch mit Maschinen und Algorithmen zu verarbeiten. Es gab ja dieses eine Projekt, bei dem da Studenten das versucht haben zu machen, ganz so computerlinguistisch und ganz cool. Und im Endeffekt kamen da so Sachen raus, dass Hänsel und Gretel einfach mal schon so als Hass gilt. Und es war komplett ein übertrainierter Algorithmus, der nicht das gemacht hat, was er sollte. Es ist eine Sache, wenn man es versucht, so menschlich, innergesellschaftlich zu lösen, aber das auch noch computerlinguistisch zu verarbeiten, was Hass ist, ist wirklich nicht drin. Das ist einfach nicht drin. Diese ganze Kampagne ist auch irgendwo fehlgeleitet. Können wir noch mal ganz kurz ein Stück runtergehen im Artikel? Da stand, glaube ich, irgendwas, dass die politische Diskussion verrohen würde und dass man deswegen jetzt 22 prominente YouTuber da genommen hat, um da diese Kampagne zu starten. Von diesen 22 YouTubern wüsste ich nicht, dass irgendwer sich in der politischen Diskussion engagiert. Ja, die reden über Beauty, die reden über irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungsprobleme, was auch immer. Ja, diese Datteltäter sind da mal bei. Die sind ja auch sehr umstritten und ich würde sagen, durchaus zu Recht. Die waren auch auf der Republika dieses Jahr. Das ist so eine Gruppe von jungen Muslimen, die halt eben so nach dem Motto, hahaha, wir brechen jetzt mal diese ganzen Klischees auf und doch, in Wahrheit ist Islam alles prima und so. Okay. Also wenn LeFloid dabei ist, dann ist es schon politischer YouTuber, kann man schon sagen. Der ist nicht dabei. Nee, ist ja nicht, auch schade. Nee. Aber ganz sowas wie die Lochis, habe ich glaube ich irgendwann mal gesehen, die machen da auch nur Comedy in Anführungszeichen und Dagi B die letztendlich Beauty-Produktvorstellungen macht und so weiter. Ich verstehe. Ich schminke mich heute wie eine Muslima. Man nimmt die doch wirklich nur, weil sie eben viele Follower haben, viele Abonnenten. Ja. Das hat doch gar keinen Bezug zu der eigentlichen Sache an sich. Ich meine, in Sachen Verrohung der vom politischen Diskurs, ja, es passiert immer häufiger, dass Politiker wegen ihren Ansichten angegriffen werden, dass Journalisten angegriffen werden, von der linken und wieder rechten Seite, genauso wie von der religiösen Seite. Vielleicht guckt mal danach, anstatt irgendwie nicht egal Hirn-AFK-Kacke zu machen, also ernsthaft. Was auch noch sehr interessant ist, was auch noch sehr interessant ist, ist der Sprachgebrauch, denn da oben rechts steht ja Search Racism, Find Truth. Also sie platzieren sich mit ihrer Kampagne schon inhärent auf der Seite von denen, die immer im Recht sind. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Video von diesem Typen hier, der auch in diesem Nicht-Egal-Ding auftaucht. Und das ist hier wohl so ein syrischer Typ irgendwie, der auch so einen YouTube-Kanal hat. Finde ich gut. Mhm. Ich meine, wer ist denn auch pro Rassismus? Search Racism, Find Truth. Naja, also Nazi. Also, ja, es wird schon eine kleine Gruppe geben, aber habt ihr irgendwo das Gefühl, dass der überwiegende Anteil der Öffentlichkeit sagt, ja, Rassismus ist das Beste? Also das ist so, keine Ahnung. Es ist weltfremd. Ja, und das ist dann hier noch so eine größere Geschichte. YouTube Creators for Change Initiative, wo sie hier auch einen aus Saudi-Arabien mit dabei haben. Und da geht es dann auch wieder um Hate Speech und Xenophobie und Extremismus. Ja, ob der Oma so viel gegen machen kann gegen den Extremismus. Die lumpen da einfach ganz viele Begriffe zusammen, damit sie sich selbst irgend so ein Gefühl von Wichtigkeit zugeben können. Und dann noch so einen moralischen High Ground rausarbeiten, indem sie sagen, ja, wir sind gegen Hassrede. Ja. Es ist ja schon der Slogan, der vollkommen leeres Feelgood. Ist vollkommen leerer Feelgood-Mist im Prinzip. Ich meine, ja, was wollen wir jetzt machen? Ja, keine Ahnung, wir wollen uns nur aussprechen, damit alle wissen, wo wir stehen. Aber niemand will so lange und so wirklich untersuchen, woher denn Hate Speech überhaupt gekommen ist. Es ist einfach so, ja, es ist 2016, es ist Zeit, dass es aufhört. So gemeine Kommentare bei Bildern und bei Videos, das ist nicht gut, das muss weg. Übrigens, ja, ganz oben auf der Seite, da ist ja eine Maus, so mit Kabel. Das sieht aus wie so ein Spermatozoa. Das ist Hassrede. Das ist Hassrede. Das Ding ist weiß und bestimmt cisgender. Hier die Broschüre, das ist von der Nicht-Egal-Kampagne, das ist das Schulmaterial, was dann den Schülern in der Schule dann erklärt wird, worauf sie denn achten müssen, wenn sie im Netz rumsurfen. Und die Broschüre, die verweist auf eine andere Broschüre von der AA-Stiftung oder Antonio Amadeus-Stiftung. Und die Broschüre heißt Geh sterben und da wird auch Gamergate, das Fake-Skandal erwähnt, das super Beispiel von super Hate Speech sozusagen. Und keine Ahnung. Also, es ist halt auch so mit Gamergate, ist halt so, es ist ein Skandal, wo die Medien einfach noch nicht hinterhergekommen sind, den aufzuarbeiten. Das werden sie irgendwann mal schaffen. Es dauert halt länger. Und ich finde es irgendwie interessant, dass jetzt irgendwelche Balks in der Schule hocken und sich da irgendeinen Dreck anhören, der halt noch nicht mal mehr stimmt. Also, dass wir eine Stiftung haben, die imaginäre Events auf den Lehrplan setzen kann. Und jetzt nicht irgendwie so Romane lesen, sondern so einfach schlecht recherchierte Papiere weitergeben können und dann irgendwelche Schüler sich damit auseinandersetzen müssen. Da du gerade so schön gesagt hast, Aufarbeitung, da musste ich halt lachen, weil so in den 60ern, 70ern haben da die Kinder gefragt, was ihre Eltern und Großeltern da im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, ja, und so in 20, 30 Jahren von heute werden dann Kinder fragen, was hat denn mein Opa da im Internet getrieben, so was für Hassrede hat er da verbreitet. Ohne Scheiße wird es laufen. Opa, als es dieses Twitter noch gab, hat es wieder gemacht. Ich habe gehört, du warst bei diesen GGs dabei. Ja, genau. War das wie die SS? Ja, ich habe nur Befehle von Rockstar befolgt. Wir haben doch solche Mannes benutzt als Waffen gegen den Staat. Die Kriegsführung, ja. Ja. In den 2030er Jahren hat mich der Prophet auf den richtigen Weg geführt. Praise be his name. War ja ey, SchülerInnen. Vor allem SchülerInnen. Ist es denn nicht inzwischen etabliert, dass man bei solchen Sachen, wenn man das unbedingt drauf neutral ausdrücken will oder beide meint, dass man wirklich die neutrale Form nimmt? Also, warum macht man jetzt Sternchen mit innen dran? Das ist doch alles sehr besonders ist, okay? Du, das macht den Aufsatz länger, okay? Ja, das ist so irgendwie. Wichtig ist dabei, zu zerstören Frieden im Netz, sogenannten Trollen und Personen und Gruppen, die Hassrede betreiben, zu unterscheiden. Nicht viele kritische oder störende Äußerungen. Hat man wieder nur einen Gender. Und nicht stören Friedenen. Ja. Also, stören Frieden können auch einfach Agenda sein. Wie sollen die das denn einschätzen und so, wenn ihr das hier schon in eurem komischen Pamphlet nicht könnt? Zum Einstieg in das Thema mit dem Unterricht entsprechend das Vorwissen abgefragt, das Vorwissen. Dabei können gleichzeitig persönliche Erfahrungen durch die Schülerin eingebracht werden. Das führt dazu, dass dann auch da die andere Teilzeit und die mir relativ aufstehen und dann sagen, letztens hatte ich irgendwie ein Frauenhemd an und alle haben komisch geguckt oder... Ja. Moment mal, Leute, Moment mal, da steht Hinweis. Wichtig ist dabei, zwischen Störenfrieden im Netz, sogenannte Trolle und Personen und Gruppen, die Gasrede betreiben, zu unterscheiden. Ich finde es wirklich sehr interessant, dass es da keinen Fall gibt, bei dem ein Kommentar weder als Troll-Kommentar noch als Hassrede gelten kann. Ich finde diesen Hinweis dabei, wie wird Hassrede definiert, sehr interessant. Also der zweite Hinweis, die gesellschaftliche Wahrnehmung und Definition von Hassrede geht über den juristischen Begriff der Volksverhetzung hinaus. Die sagen von sich, okay, wir können jetzt die gesellschaftliche Wahrnehmung dieses ganzen Begriffs einschätzen und darlegen, dass das auf jeden Fall darüber hinausgeht. Also welche Autorität haben denn die Leute, die Ersteller dieser Broschüre, um so eine Aussage zu treffen? Ja, politische Bildung. Anita Sarkeesian, die vor der UN saß und gesagt hat, das sind nicht nur Rape und Death Threats, sondern auch der Daily Grind von You Suck. Was ist das? Matrix Q schreibt da gerade in Chat, Opa, ich habe hier diesen Ordner voller Memes gefunden. Setz dich hin und lass mich dir eine Geschichte erzählen. So, ja. Nein, Trollen ist nicht Hassrede. Trolle sind einfach nur Störenfriede im Netz. Aber nicht, Hashtag nicht alle. Ja, also bitte, man muss schon differenzieren zwischen der Gruppe, bei der alle Trolle sind und bei denen man halt feiner aufpassen muss, also Muslime halt zum Beispiel. Das wäre so toll, ein Fotoalbum, wo so richtig die schönsten Memes von jeder Woche immer auf Fotopapier abgedruckt und da reingeklebt sind, so richtig spießig. Ja, also das war mal ein Pepe. Ja, und dieses Arbeitsblatt Nummer 2, das werden wir uns dann gleich auch nochmal anschauen. Weil das sind dann, da werden dann die zuvor gesammelten Elemente von Hassrede angewendet. No. Das ist dann halt, ja, erstmal haben wir wieder diese Definition und das geht dann gleich wieder los mit... In Anführungszeichen Definition. Das ist kein sprachwissenschaftlicher, sondern ein politischer Begriff. Mhm. Mehr oder weniger starken Bezügen zu juristischen Tatbeständen. Mit mehr oder weniger starken Bezügen. Also schwammiger kann man das Ganze auch nicht formulieren. Das ist genauso ein politischer Begriff, wie konterrevolutionär ein politischer Begriff ist. Mhm. Ja. Aber das ist sehr ehrlich von Ihnen, dass Sie das zugeben. Ich meine, im Endeffekt, was macht man denn dann eigentlich mit dem Schüler? Warte, Moment. Weißt du, gehst dann in die Schule und sagst, pass bloß auf, was ihr sagt, das könnte ja missverstanden werden. Weißt du, was ist die Kampagne dafür? So nach dem Motto, du hast Artikel 5, aber bitte benutze ihn nicht. Leute, Gruppe 1, soziale Netzwerke, Kommentarfunktion, Webseiten, direkte Ansprache per Mail, Shitstorms, Klammer auf, ist gleich lawinenartiges Auftreten, negative Kritik in sozialen Netzwerken. Das ist so total bürokratisch begründeter, so erklärter Shitstorm. Ja, genau, da erklären sie den Kindern erstmal, was ein Shitstorm ist. Ja, das macht doch voll viel Sinn für Bildung. So, das ist also ein Shitstorm, ja. Das hab ich in verdammt, wie heißt denn das nochmal? Die ändern das ja immer. Sozialwissenschaft oder was man in der Schule lernt? Nee, was man noch in der Schule lernt. Sozialkunde. Ja, ja, Sozialkunde. Habe ich in Sozialkunde gelernt, was ein Shitstorm ist. Ich finde es auch noch ganz cool, dass die dann einfach selbst, welche Seite ist das? Die wievielte? Die dritte oder vierte? Die fünfte. Fünfte von 19 Seiten und sie geben schon selbst zu, dabei ist Hassrede, Englisch, Hate Speech nicht leicht und eindeutig zu definieren. Ja, da fängt es an und hört auch eigentlich schon auf. Hier geht es dann halt wieder weiter mit den Gruppen, ne? Also das ist politisch und das ist halt eben dann hier mit diesen ganzen Gruppen, Fremde, Anti-Blabla, Intoleranz und so weiter. Fremde, Anti-Blabla. Die wollen dann entartete Memes säubern, oder was? Memes. Also, weißt du, keine Ahnung. Ja, es gibt halt, über Memes und es gibt unter Memes und Momente sind wirklich grandios, die hier aufgezählt werden. Ja, das ist hier 100% das, was Anne Witzorek auf der Republika vorgestellt hat. Das ist komplett AA-Stiftung und steht ja hier auch schon mit bei. Ja. Und das war übrigens geschrieben von Julia Schramm, stand da mit bei in der Broschüre. Ich meine, wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Also A-Gleichsetzung. Es gab ja in dieser anderen Broschüre auch schon so ein paar Beispiele. Also dieses Wir und die und so weiter. Aber das ist doch so allgemein gehalten. Also Verallgemeinerungen trifft man doch regelmäßig auch im nicht-negativen Kontext. Also was soll dieses Element Gleichsetzung in dem Fall bedeuten? Das ist auch wieder vollkommen subjektiv. In Abhängigkeit von dem Betrachter des Ganzen. Ist das nicht auch irgendwie so Double-Think in dem Sinne, dass man ja für Gleichsetzung ist, aber dafür ein Feindbild aufstellt? Nein. Nein. Ja. Oh, es klingelt an der Tür. Ding Dong. Oh nein, das ist die Meme. Und das ist die SS, aber mit Memes. Nächster Punkt, Verschwörungstheorien. Ist auch klasse. Also, ach komm, Verschwörungstheorien, ja, die können verwendet werden, um sozusagen einen gruppenbezogenen Hass nicht untergehen zu lassen, weil die Fakten einfach nicht, weil die Fakten einfach nicht so sind, dass man den Hass beibehalten kann. Dafür werden Verschwörungstheorien auch verwendet. Ja, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich mag Verschwörungstheorien. Für mich ist es so politischer Science Fiction. Ich finde einfach sozusagen die Theorie interessant, um dann danach zu gucken, wo ist sozusagen der logische Fehlschluss. Also wo fällt die Theorie kurz? Also eine Verschwörungstheorie muss keine Hassrede sein. Ja, es gibt vor allem diese Bücher. Es kann auch sein, und das kommt jetzt nicht zu selten vor, dass eine Verschwörungstheorie eine Theorie aufstellt und die sich bewahrheitet. Ja. Ich wollte gerade sagen, in den 80ern habe ich den Leuten immer erzählt, dass die Überwachung und der Computer und so, dass das zu einem Überwachungsstaat führen wird und dass man alles aushorchen können irgendwann. Ne? Und ja, NSA. Ja. Also was eine Verschwörungstheorie ist, wird im Endeffekt erst in den Jahrzehnten oder Jahrhunderten danach geklärt. Und ich meine, klar meinen wir damit jetzt nicht Verschwörungstheorien, die davon ausgehen, dass die Erde hohl ist. Ja, oder dass über Chemtrails lebt. Ja, weißt du. Weltverschwörung. Aber selbst wenn das Leute aus welchen Gründen auch immer glauben, ist es ja kein Element, also es ist ja nicht spricht nicht für Hassrede, dass jemand an so eine absurde Theorie glaubt. Also ja, wenn er halt gleichzeitig sagt, ich glaube, dass Hitler am Südpol ist und deswegen wird die und die Völkergruppe bald ausgerottet werden oder so. Man kann das natürlich verquicken mit Hass. Aber da liegt es ja nicht an der Theorie selbst, sondern an der Person. Also das ist ja nur ein Mittel oder eine Art und Weise, wie er das ausdrückt. Also das zu sagen, das ist generell ein Element von Hassrede, ist einfach lächerlich. Ja. Der Punkt E, den finde ich auch noch ganz interessant, das Normalisierung bestehender Diskriminierung. Das ist auch wiederum so total schwammig. Was zählt dann denn da schon dazu, dass man zum Beispiel jemanden einstellt, sowas, egal ob er weiß oder schwarz ist? Das ist das, was wir am Mittwoch gemacht haben. Am Mittwoch haben wir das alles normalisiert, indem wir gesagt haben, ja, das hat sich halt so ergeben aus den natürlichen Referenzen, die Leute da irgendwie haben und aus der Evolution und so. Das ist die Normalisierung von bestehenden Diskriminierungen. Oder dass man sagt, den Pay Gap, den gibt es zwar, aber das ergibt sich halt, das ist Normalisierung von bestehenden Diskriminierungen. Da muss man dringend was dagegen machen. Also differenziertes Auseinandersetzen mit einem Thema ist die Normalisierung von Diskriminierung. Ja, und das ist illegal und ich hoffe, dass wir alle ins selbe Gulag kommen. Und man muss vor allem ja auch die Diskriminierung auch auf keinen Fall belegen oder nachweisen, dass die wirklich existiert. Das reicht, wenn man sagt, okay, da ist irgendwie was und wer was dagegen sagt. Ein Freund von mir, der hat mal Stress gehabt mit Polizei, also ja. Da ist doch die Erklärung. Chris, geh noch mal ein bisschen runter, bitte. Oder hoch. Also hoch. Recht hast du. Hier, Hate Speech kann in unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten und muss im jeweiligen Kontext gedeutet werden. Das kann es schwierig machen, sofort zu erkennen, da je nach Thematik Hintergrundwissen und entsprechende politische und historische Bezüge benötigt wird. Einzelne Begrifflichkeiten und so weiter. Und Hate Speech kann emotional und rational, also Hate Speech kann praktisch alles sein. Also ja. Fertig. Und wer ist ein Experte sein, um das herauszufinden, was das Hate Speech ist und was nicht? Und wer ist denn wo steht das rationale Hate Speech? Letzte Zeile über der Liste. Ja. Hate Speech kann emotional und rational formuliert sein. Das heißt, wir haben auch jetzt, wenn wir das hier ganz nüchtern auseinandernehmen, hassen wir sie auch. Also ist Hass gegen ISIS nicht okay? Nein. Hashtag nicht alle ISIS-Kämpfer sind böse. Ja. Aber klar, Verallgemeinerung. Ja. Die Frage ist ja überlegt, welche Worte werden eingesetzt? Wird verallgemeinert. Man kann halt nicht alle ISIS-Kämpfer über denselben Kampf scheren. Die Frage, die ich mir dabei stelle, die beziehen sich ja immer auf den Kontext, machen sie da auch wieder. Und wer ist denn dieser dritte Beobachter, der den Kontext beurteilt? Also es muss ja ein Externer sein, der das beurteilt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, das ist, darauf läuft es doch hinaus, zu sagen, okay, wir sind diejenigen, die das wirklich, die Experten, die das einschätzen können. Deswegen können wir auch sagen, was Hass ist und was nicht. Also lass uns mal die Aufgabe, das wird schon passen. Und Leute, mir ist gerade was aufgefallen. Wenn ihr ein paar Buchstaben vertauscht und welche wegnimmt und dazufügt, steht anstatt Amadeo-Antonio da Big Brother. Ja. So, das echt. Werden Verschwörungstheorien als Argumentation. Voll krass, eigentlich. Ich glaube, den müssen wir rauswerfen, der Hass spricht. Ich hasse Sprechen. Ja, also, ich meine, jetzt alleine mal als Beispiel IS. Ne, wenn ich jetzt sage, so, ja, IS ist halt eine islamische Organisation, die Kalifat machen will und so. Also, hier, welche Worte werden da eingesetzt? So, ja, keine Ahnung. Er hat gesagt, das ist schlecht. Mit verallgemeinert, ja, er hat gesagt, sie sind schlecht, welche Stereotype und Gleichsetzung, ja, er hat gesagt, Muslime schlecht. Was ist mit solchen neutralen Phänomenen? Ja, er hat gemeint, die wollen was Böses. Was ist mit solchen neutralen Phänomenen wie Global Warming? Was ist das, wenn ich einfach in den Himmel schreie, ich hasse Global Warming? Das ja, das kannst du machen, weil das ist ja nicht gegen Menschen, das ist ja quasi die Natur irgendwie oder so. Ja, aber es ist ja menschengemacht und verschiedene Menschen sind unterschiedlich davon betroffen, globale Erwärmung. Genau, ist die Frage von wem halt eben. Climate Crisis ist a racist crisis. Also im Endeffekt würdest du damit wieder andere Gruppen marginalisieren und ja, dann hätten wir den Punkt der Hate Speech erreicht. Ja. Ja, auf jeden Fall besteht eine Diskriminierung, die armen Muslime werden ja sowieso bei uns nur gegängelt. Und dürfen nicht fliegen und so, werden gängige negative Konnotationen einzelner Begriffe selbstverständlich für Gruppen zugeordnet. Ja, er hat gesagt Islam, islamischer Staat und so weiter. Da wird konkret zu Taten aufgerufen. Ja, keine Ahnung, weniger Moscheen bauen oder so. Konkrete Taten, bitte nicht zu ISIS gehen. Das Einzige, was man machen kann, was kein Hass ist, ist sich gemütlich hinsetzen und darauf warten, bis die Kehle durchgeschnitten wird. Warte mal. Wollte ich nur schnell Kommentar wegen die Natur, weil ich habe da einen Link gegeben. Über das ist auch Sexismus in der Natur. Wenn man weiß, fragt jetzt. Also, female animals make themselves look ugly to avoid sexual harassment. Also, ja. Okay. Also sogar in der Natur ist man sexistisch. Ja, das ist von Broadly, mein Lieber. aber irgendwie machen das die Menschen nicht. Vor allem gleich hier, der erste Satz ist das allerbeste an dem ganzen Artikel. Der allererste Satz gleich. What? All men are bad, even the non-human ones. Warum soll ich mit so jemandem diskutieren, der so dumm ist? Ganz ehrlich. Hallo, die hat seinen Artikel lesen. Frau, was willst du? Aber das entspricht doch jetzt genau gerade dieser Hate Speech, die wir uns gerade angucken. Das ist doch, erfüllt doch alle Elemente. Aber das wird natürlich hochgehalten, das ist sehr progressiv. Und ja, es ist, ach Gott. Why aren't signals of female quality more common? Hast du dir die menschliche Rasse mal angeguckt? Die Frauen sind, also klar, ja, du nicht, du färbst dir die Haare und lässt dir die Achselhaare wachsen und was weiß ich. Aber wenn du mal guckst, die anderen Frauen auf diesem Planeten versuchen ständig eigentlich irgendwie ihre Attraktivität herauszustellen. Das ist völlig... Ja, das Patriarchat zu unterstützen, ja, das ist halt das Problem. Welcher von diesen beiden Vögeln ist überhaupt das männliche Tier? Ich würde mal tippen auf dieses hier. Das Bunte ist meistens das Männliche, weil die Männer da eher werben müssen für sich. Das ist ja ihre Theorie, dass die Evolution weibliche Tiere dazu gebracht hat, möglichst unauffällig zu sein, damit sie weniger harassed werden. Also wenn man sich zum Beispiel hier Vögel anguckt. Das ist komplett falsch rum. Es ist so traurig, dass sowas halt veröffentlicht wird als quasi, das ist PM. Also wer sich noch erinnert, PM war früher so eine Zeitschrift, da hat Erich von Däniken oder so drin geschrieben. Also das sind eigentlich Verschwörungstheorien. Also wisst ihr, was sie auch rausgefunden haben? Kannst du auf jeden Fall nicht leugnen, dass Katzen ein Riesenproblem mit Catcalling haben, ja. Die haben auch herausgefunden, dass es jetzt gerade bei Pfauen auch einen Einkommensunterschied gibt zwischen männlichen und Weiblichen. Dog Whistling ist auch ganz schlimm. Lukas Reh. Oder so Bird Chirping ist. Lukas Reh im Chat schreibt: Darf man sich Feminist nennen, wenn man gegen Steinigung von Frauen ist? Weil das könnte man ja als Hassrede gegen Islam sehen. Ja, definitiv nicht. Ja, die Amal-Stiftung holt eine zweite Meinung ein, aber ich würde sagen, das ist definitiv Hassrede. Jetzt kommen die Beispiele, die sind grandios. Das ist wie mit der Burka. Das ist eine andere Kultur und da soll man einfach nicht drüber urteilen. Ja. Ja. Das sind jetzt hier die Beispiele, auf die Leute die gelernten Sachen anwenden sollen. Meinungsfreiheit muss es auch mal ertragen können, dass ich Feministen scheiße finde. Das habe ich dann mal getweetet, als das rauskam, und habe dann als Antwort ganz schnippisch bekommen: Da musst du aber damit auskommen, dass Feministinnen dich scheiße finden. Da habe ich erst mal 2 Tage geweint. Ja, muss mal sagen, daran habe ich mich schon lange gewöhnt. Dieser Twitter-Account von dieser Nicht-Egal-Kampagne, der hatte das ja auch so ein bisschen verteidigt, als er es auch darauf hingewiesen hatte, dass das ja eigentlich eine ganz klare Meinung ist, vor allem gegen eine ideologische Gruppe, gegen eine Idee letztendlich, wo man sich hier gegen äußert. Und er oder sie, wer auch immer diesen Account leitet, meint dann halt, ja, das wären ja nur Diskussionsbeispiele, die man dann im Unterricht diskutieren sollte, und das wäre wohl erläutert, wie das gemeint ist. Die Frage ist, ob es dazu nicht noch eine Handreichung für Lehrer gibt, also wo dann halt noch mehr drin steht, wie man die Diskussion in die richtige Richtung lenkt. Jetzt. Hier stand drin, im Klassenverband werden unterschiedliche Beispiele für Hate Speech, würde ich sagen, Arbeitsplatz 2 diskutiert. Dabei werden die zuvor gesammelten Elemente von Hassrede angewendet. Ja gut, aber die Fragestellung ist ja, ist das schon Hassrede? Also da wird zumindest noch die Diskussion... Beispiele, ja, aber... Ja, aber... Also ich sehe, wenn ich jetzt die gute Intention sage ich, die haben da verschieden starke Beispiele und versuchen dann halt irgendwie da Diskussion auf, was ist Meinungsfreiheit und was nicht. Aber ich glaube, vor allen Dingen Sachen, die noch nie in Leben irgendjemand gesagt hat. Alle Schwulen hassen heterosexuelle Menschen. Alle Ausländer sind gleich. Ich finde den Spruch, alle Muslime stellen die Scharia über das Grundgesetz, sehr interessant, denn ja, der stimmt ja. Na, das würde ich jetzt so auch nicht verallgemeinern, aber es gibt halt einen großen Prozentsatz. Ich kann es erklären. Für Muslime gilt die Möglichkeit zu lügen, um Scharia einzubauen. Das nennt man die Takia. Sie sind legitimiert zu lügen, um sich eine Vormachtsposition zu sichern und dann Scharia-Gesetze zu implementieren. Aber war das nicht nur bei Schiiten? Das ist im Rahmen vom Dschihad komplett legitim. Die können auch einfach die Möglichkeit haben, hier einzuwandern. Es gibt im Islam den Begriff des Dschihads durch Einwanderung. Mhm. Ja, also, Dschihad ist ja generell nicht nur Krieg. Das ist ja... Ja, genau. Der besteht aus mehreren Teilen, das ist auch egal. Dschihad ist das islamische Wort für Lobbyismus. Im Prinzip. Und das hier ist zum Beispiel so ähnlich wie ein Spruch, den ich am Mittwoch gebracht habe. Wenn euch noch erinnert. Da habe ich auf jeden Fall auch gemeint, es ist schlimmer, wenn das Leute machen, die nicht aus der Gegend kommen. Also egal, ob das jetzt, muss noch nicht mal Ausland sein. Ich hatte auch das Beispiel mit Leuten, die nicht aus der gleichen Stadt kommen oder so, Fußballfans, irgendwie, wenn die was kaputt hauen, dass das dann auch eigentlich immer schlimmer wirkt, als wenn das die eigenen Leute machen, weil es halt eben von außerhalb ist. Ne, man sich so denkt. Und vor allem Leute von außerhalb halten sich einfach nicht zurück. Also, ja, die müssen ja da nicht leben, genau. Das ja, auch das also... Ich muss ja nicht sauber machen, kann ich. Da gibt es ein chinesisches Sprichwort, dass du hinterm Berg dich daneben benehmen kannst, weil ja dort nicht deine Community ist. Und sozusagen, wenn du hinterm Berg bist, kennt dich niemand und dann gelten für dich auch andere Regeln. Also es gibt sogar als Sprichwörter und auch nicht nur im Chinesischen. Also dass du dich tatsächlich, wenn du wo fremd bist, eher dazu geneigt bist, dich mehr daneben zu benehmen. Also, ja. Auf jeden Fall lernen wir jetzt hier, wie Ignorieren funktioniert. Und welche Vorteile Ignorieren hat. Für mich und für andere. Welche Nachteile? Ich würde sagen, Stiftung hat keine Nachteile, das zu ignorieren. Mit dem Klimawandel, das sollten wir mal ignorieren. Das finde ich wichtig. Diskutieren, wie funktioniert das? Welche Vorteile hat das? Welche Nachteile hat Diskutieren? Ach du Scheiße. Natürlich hat das Nachteile. Ja. Ist anstrengend. So viel Kraft verbrannt, genau. Ja. Na, ich weiß nicht. Also Counter-Strike. Und das ist dann hier wieder das, wo hier unsere Meme-Brigade dann kommt. Ne? Weil Counter-Speech haben wir ja gelernt, das ist, wenn ich irgendwem da so ein beschissenes Meme poste und sage, ja, hier, guck mal hier, Men's Rights. Counter-Speech Global Operations. Genau. Na gut, aber andererseits, man muss auch nicht mit jedem diskutieren. Also insofern, das... Nee, muss man auch nicht, aber das brauche ich auch dem Kind nicht beibringen und sagen, hier, füll mal aus, welche... Mit wem du diskutieren sollst und so. Das ist ja auch schon wieder diese Bevormundung da, dieser Dreck, das sich überhaupt so auszudenken. So, ja, das soll jeder einzeln lernen. Das ist viel lustiger. Ist Ironisieren eigentlich wirklich ein deutsches Wort? Ist das in der Sprache drin? Jetzt wahrscheinlich schon. Das ist jetzt ein politischer Begriff. Das ist einfach schon ein bisschen Newspeak. Wir sind ja schon bei Hate Speech. Ironisieren ist ein anderes Wort für, ach, du hast auch Probleme. Wie funktioniert das? Also, dann so ganz ironisch hinschreiben, irgendwas. Das funktioniert nicht. Wie funktioniert das? Schlecht. Ja. Weil was mich halt echt immer wundert, ist, als ob die Leute, die diese Broschüren erstellen, diese ganze Kampagne erstellen, mehr Ahnung davon hätten, wie man sich dann im Internet mit Counter-Speech verhalten sollte. Ich glaube, die Schüler, die das vorgelegt bekommen, haben mehr Ahnung von Memes und wie sie sich einfach online unterhalten, als irgendein, weiß nicht, dahergelaufener Bevormunder hier, der diese Broschüren erstellt hat. Ja, das wirkt halt irgendwie wieder wie der Skinner aus dem Simpsons. Also ohne Spaß. Also der Witz ist ja auch, Skinner, das beruht ja auf einem Forscher, der sozusagen menschlichen Geist analysiert hat. Also dass der Mensch wie ein Uhrwerk ist, wo du nur bestimmte Impulse reintust und dann ein gewisses menschliches Produkt hast. Das ist sozusagen, wenn du nur früh genug gegen Hassrede aufklärst, dass du dann sozusagen Social Engineering betreiben kannst. Und es ist halt irgendwie lustig, dass die Broschüre auf der einen Seite wie der Cartoon-Charakter vom Skinner darüber kommt und auf der anderen Seite tatsächlich dieser Forschergeist, dass der Mensch nur so ein Konstrukt ist, an dem man ein bisschen rummanipulieren muss und dann alles Friede, Freude, Eierkuchen wird. Also das wird hier impliziert. Also ich keine Ahnung, ignorieren, ja. Skinner könnte so ein bisschen die Posterfigur von der ganzen Bewegung sein mit dem "Did I do something wrong? No! It must be the kids who are at fault." Ja, wortwörtlich. Und auch mit dem Ignorieren. Also, Simon Skinner. Wenn in der Gesellschaft die Bevölkerung nicht mal miteinander redet und auch der Fringe-Teil, wenn dem nicht auch zugehört wird und die Sorgen ernst genommen werden, das ist zwar kein riesengroßer, aber ein kleiner Schritt Richtung, was mal in einem Bürgerkrieg enden kann. Wenn die Leute aufhören, miteinander zu reden und wenn einfach nur polarisiert wird. Also, und Hassrede ist polarisieren. Ja, so komplizierte Wörter. Gegenstrategien zu: Mein Nachbar ist ein Republikfeind. Was kann ich tun? Ignorieren. Wie funktioniert es? Diskutieren. Wie funktioniert es? Betroffene mit Counter-Speech unterstützen. Ironisieren. Wie funktioniert es? Mein Betreiber der DDR melden. Wie funktioniert es? Welche Vorteile hat es? Ja, haben deine Eltern etwa was über die Regierung gesagt? Melde sie doch einfach bei deinem Staat. Genau. Der Stasi ist mein Eckart. Bei deinem örtlichen Gauleiter. Ich meine, es ist doch wirklich schon Satire, dass die fucking Kahane da mitmischt. Ich meine, das ist doch... Ja, nee, keine Satire. Keine, ich war doch bei der Stasi. Anzeige erstatten. Anzeige. So, weißt du, so kommst in die Schule mit diesem Formular und so, Kinder, anstatt einer Lehrerbewertung machen wir jetzt einfach mal das hier, so Anzeige erstatten, wie mache ich das? Oh, boy. Wenn ihr seht, wie eine Oma auf der Straße angegriffen wird, würdet ihr ja auch dazwischen gehen, alle Kinder. Ja. Wenn ihr einen Kommentar im Internet seht, würdet ihr auch dazwischen gehen. Kinder so, nein, also doch. Löschen, wie funktioniert das? Schöne Frage. Da fehlt eigentlich nur eine von den Starship Troopers Armee-Werbungen. Ich tue meinen Anteil. Ich tue meinen Anteil. Ja, ich tue meinen Anteil. Genau, die Frage für Starship Troopers. Und freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter, die sind uns ja mittlerweile auch schon so ein bisschen bekannt. Das sind ja die, wo sie die Facebook-Leute reingezwängt haben, unter anderem. Dass da YouTube mit dabei ist, das ist jetzt nicht merkwürdig, oder? Naja, definiere merkwürdig. Definiere Hassrede, definiere... warum Definition, Mann? Das ist so unterdrückende Sprache, Alter. Steht auch schon unter Creative Commons License, also könnt ihr auf jeden Fall verwenden und euch drüber totlachen. Warte mal, es wird darauf hingewiesen, dass trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung alle Angaben ohne Gewähr erfolgen. Eine Haftung der Herausgeber ist ausgeschlossen. Das hätte ich wohl gerne. Ja, das sage ich auch. Hassrede, was ihr macht. Oder demnächst mache ich das als Disclaimer an meinem Twitter-Account. Nein, du machst einfach Hassrede online und dann fügst du einfach nur diesen Satz hinzu. Eine Haftung der Herausgeber ist ausgeschlossen. Ja, genau, ich schreibe, es wird darauf hingewiesen, dass trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung des Hasses erfolgen, eine Haftung der Herausgeber ist ausgeschlossen. Ich finde das auch gut. Ich finde, den Satz packen wir jetzt ans Ende von allem, was wir hier machen. Ich finde auch schön, dass das Bild ganz am Ende unten rechts, dass man einfach sagt, okay, Stecker ziehen am Rechner, dann hat man auch einfach gar keine Probleme mehr. Ja, ist die Frage, kommt die böse Hate-Speech einfach nicht mehr an. So hätte ganz ehrlich das ganze Video sein können. Aber das Problem ist, die ganzen Kinder heutzutage haben ja Laptops und die haben Batterien. Ah, shit. Tja, so viel zu dem Craziness. Und dieser Herr Professor Dr. Dieringer, Professor für Jura, der hat sich ja auch mit dem Twitter-Account so ein bisschen angelegt. Das war sehr interessant. Stapel ist ja auch mit drin irgendwo. es ging mal wieder los mit dem Dusan oder Dushan oder wie der heißt. Und was ist denn das eigentlich für einer? Ja, der schreibt doch für dieses Tikis Einblick-Blog. Ah, okay. Wir sagen nicht, dass alle freie Meinung kriminell ist. Wir lassen nur diskutieren. Nicht egal, für Debatte im NPD-Style ganz übel. Und dann geht das hier irgendwie Meinung, sachliche Kritik sind wichtig und so weiter, sachliche Kritik. Zeig mal kurz die Grafik da, die erste, die gepostet haben. Hass ist anders. Hass ist verletzend. Diskriminierend, eher verletzend, unsachlich. Wird der Hass da nicht ganz krass geothert? Und wurde nicht eben noch gesagt, dass Hass auch rational sein kann? Ja. Also, und es ist dann nicht, also unsachlich und rational und so, also irgendwie passt das alles nicht ganz zusammen. Mehr Toleranz für Hass, mehr Diversität im Meinungsäußern. Komisch. Es ist fast so, als würden die sich da unten widersprechen. Ja, er schreibt jetzt hier jedenfalls Schutzartikel 5 Grundgesetz, unerheblich und so weiter, ob emotional oder rational. Und die schreiben jetzt hier, nicht egal, geht um Förderung von bürgerlichen Engagement gegen Hassrede. Strafbar nur ein Teil davon. Ich finde es faszinierend, wie der Account versucht, mit einem Professor zu diskutieren. Ja, der Engagement richtet sich also bewusst und gegen Recht, auch gegen rechtlich zulässige Meinungsäußerungen. Geht mal hoch zu der Grafik da oben. Und die sagen hier, richtet sich nicht für oder gegen irgendwen. Wir möchten Bürgern Mut machen. Das ist nicht egal. Leute, da oben, bei der Grafik, da. Hassrede bezieht sich auf Inhalte, die Gewalt oder Hass gegen Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund von bestimmten Attributen fördern, wie beispielsweise Rasse oder ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität. Vor allem, wann ist Religion ein Attribut? Ja, also, ja weil, ich verstehe auch nie, warum Religion überhaupt eine Rolle dabei spielt. Ich verstehe auch nicht, warum Identität eine Rolle dabei spielt. Und sorry, die Leute in den Religionen sind meistens die am meisten Hass haben. Für ja. Also für ja. alle anderen im Prinzip. Für alle anderen Gruppen da, außer Alte. Keine Ahnung. Alte, ja, vielleicht auch Alte. Ja, so richtet sich die Kampagne bewusst auch gegen rechtlich zulässige Äußerungen, weil das ist natürlich halt eben der Knackpunkt. Und also dieser Account wird auf jeden Fall von irgendeinem Praktikanten verwaltet. Das ist ja, oder nicht, was da teilweise für Nachrichten von dem kommt. Vielleicht noch nicht mal das, aber... Die Frage haben wir doch schon mehrfach beantwortet. Die machen ja nichts anderes, als die ganze Zeit halt ihren Kram rauszutwittern, so ihre 3-4 Talking Points. Ja, und widersprechen sich ja auch permanent. Hier, also. die Frage haben wir schon mehrfach beantwortet. Lass mal kurz hochgehen, gucken wir mal nach einer Antwort. Ich glaube nämlich nicht, dass da irgendwie. Ja, die Antwort, die die meinen, ist halt eben, dass sie sagen, wir sind nicht für oder gegen wen, wir wollen Mut machen, hast es nicht egal, dies, das, ja, jenes. Ja, aber die Frage war, das war eine Ja-Nein-Frage. Ja. Und ich sehe da nirgendwo ein Ja oder ein Nein oder ein Vielleicht. Das ist so eine typische Politikerantwort. Oder an Sonntag. Klar darauf geantwortet. Ja, an Sonntag. Wir ermutigen Menschen zu zivilgesellschaftlichem Hinsehen und Handeln. Wenn Menschen in Not immer das bedeuten soll. Nochmal, Gott. Ermutigen Sie auch zu einem Handeln gegen rechtlich zulässige Äußerungen. Ja oder nein? Die Antwort lautet ja. Wir ermutigen definitiv dazu. Wir sind nicht der Richter über irgendwelche Äußerungen. Wir ermutigen Menschen zu Zivilcourage. Ja, der Andreas Müller ist ja sehr lustig. Es ist halt Leute einschüchtern, nichts anderes. Es ist einfach nur so, hey, hallo Bürger, bitte benutzt Artikel 5 nicht, sonst könntet ihr ja was zustoßen. Das ist die Kampagne dazu. Es ist, ich glaube, es ist nicht mal so, so kompetent, dass es eine Einschüchterungssache wäre, sondern das ist einfach nur Selbstpromotion. Also da sind ein paar Leute und die wollen sich ein bisschen selber promoten und die wollen vielleicht irgendwo Fördergelder abscheffeln. Jetzt mischt sich ja auch nohatespeech.de mit rein. Oh, das ist ja so. Weil ich, hat egal, sich auch Hate Speech eingemischt? Nicht um Strafverfolgung, sondern um zivilgesellschaftliches Engagement. Oh. Bla bla bla, Zivilgesellschaft. Ich baue einen Bot, der die ganze Zeit... Ja, yeah, die haben wirklich so einen random Tweet-Generator, der dann einfach die Sachen raushaut. Ja, Hass ist keine Meinung. Hass kann eine Meinung sein. Also... Ja, also Hass ist keine Hass. Meinung, Hass ist Hass. Hass ist Hass. Na, na, na, na. Das Geile ist doch eigentlich, dass du unter dann Hashtag nicht egal und Hashtag nur Hate Speech, dass dann sich die tatsächlich echte Zivilgesellschaft dann auch zu Wort meldet und sagt, dass du das als einen Angriff auf die Meinungsfreiheit empfinden. Also das ist ja eigentlich noch der Witz, dass sie die ganze Zeit irgendwas von Zivilgesellschaft erzählen und nicht merken, dass der Backlash von der tatsächlichen Zivilgesellschaft kommt. Also wo ich jetzt hier gerade diesen 100-Euro-Schein hier sehe mit dem Bild von der Frau drauf, muss ich aber wirklich nochmal sagen, dass die Einführung des Euros ganz schön sexistisch war. Ja. Das war schon schönes Geld. Ja, das passend dazu. Also ich habe mir dieses Video nicht angesehen, ich habe das auch nur so nebenbei mitbekommen. War es da jemand mehr? Also ich habe es angeschaut, Juncker wurde von 3 YouTubern interviewt. Zuerst war ein Kraut da, also ein deutscher YouTuber, der so Sachen gefragt hat, warum gibt es die EU? Was macht die EU? Was so eine intellektuelle, internationale Schande einfach nur ist, wenn jemand so uninformiert dort ankommt. Und dann kam die junge Frau hier und hat in Bezug auf Steueroase Luxemburg Fragen gestellt, wo sie meinte so, hey, bitte nehmen Sie mir das nicht übel, ich möchte eine aggressivere Frage stellen. Und meinte der Juncker so, ach, das nehme ich Ihnen doch nicht übel, gerne können Sie auch eine aggressivere Frage stellen. Und dann hat sie sich halt, hat einfach so ein bisschen gelöchert, so Luxemburg, Steuerschlupflöcher und so und wie es da so aussieht und... Das war so ein Gender-Swap-Merkel-Interview mit LeFloid. Ja. Merkel-Interview mit LeFloid? Ja, ja. Merkel wurde von LeFloid interviewt, ja. Und aber die YouTuberin da, die hat es eigentlich ganz gut gemacht, auch wenn die Fragen, die sie gestellt hat, ich kenne die Fragenstellung oder die Problematik da, sie hat sich da schon zurückgehalten, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie weit YouTube jetzt selber auf sie Druck gemacht hat, aber ich finde das Interview an sich eigentlich furchtbar. Also ohne sie ist es einfach nur Gehirnkrebs. Also sie stellt gute Fragen und der deutsche Michel, der da war, der hat sie einfach nur zum Narren gemacht, wie dumm er ist. Also sie sagt, YouTube-Mitarbeiter hätten ihr halt gesagt, das wäre nicht so förderlich, wenn man zu aggressive Fragen stellt, nachdem sie ihre Fragen eingereicht hat. Und sie sagt, einer von denen hätte das wohl auch präzisiert, hätte gesagt, das wird nicht helfen, wenn du eine lange Karriere auf YouTube machen willst. Also das sind ihre Aussagen. Sie hat wohl Teile davon auch mitgeschnitten. Aber natürlich weist YouTube jegliche Einflussnahme von sich und so. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das war der Praktikant. Ja, aber ihr habt ja das Ganze gesehen mit den YouTube Heroes da. Das ist, zeigt ja, dass YouTube total ja, so behindert ist mit den neuen Features. Ja, das ist der richtige Begriff dafür. Leute, das Behinderte an YouTube Heroes ist nicht, dass dieses Feature existiert, sondern auch noch, wie einfach es ist, da ranzukommen. Überlegt euch mal, ihr bekommt, wenn ihr eine Frage bei der YouTube Hero Community, bei dem Forum richtig beantwortet, und das ist die meistgelikedeste Frage, Antwort meine ich, bekommt ihr 10 Punkte. Okay, wenn ihr 10, einfach nur irgendwie 10 Fragen, die von irgendwas aufgestellt wurden, beantwortet und dann einfach hochliked bis zum Tod, einfach durch Klickfarmen, ja, dann habt ihr schon locker so 100 Punkte zusammen. Macht das noch so dreimal so und ihr habt 300 Punkte und schon habt ihr Level 3 erreicht mit der Möglichkeit, dieses Massenflagging-Tool zu benutzen. So, das ist. Also bei diesen YouTube Heroes, man muss, glaube ich, schon ein kleines bisschen differenzieren. Ich habe, glaube ich, was heute oder gestern ein Video von Monday Matt geschaut, wo er auch nochmal drauf eingegangen ist, auf diese Regelungen dafür, die wohl jetzt auch online sind. Und YouTube sagt da schon explizit, dass wenn festgestellt wird, dass jemand dieses YouTube Heroes Programm missbraucht, also eben Sachen flaggt, die eigentlich nicht den gegen die TOS, also Terms of Service, sprechen, dass dann jederzeit dieser Status auch entfernt werden kann. Das sind natürlich so Standardfloskeln. Es sind so Standardfloskeln natürlich, wo YouTube einfach sich selbst natürlich vorbehalten will, dass dann Leute einfach auch ausgeschlossen werden können. Aber ich gehe zumindest mal davon aus, dass denen das Problem schon bekannt ist. Nur ich verstehe trotzdem nicht, warum sie so ein Programm überhaupt starten, weil es immer von vornherein nahezu unmöglich sein wird, das in die richtigen Bahnen zu lenken. Es wird immer Leute geben, die das einfach für sich ausnutzen werden, um andere damit zu schaden. Also generell, sie machen es, weil das Community Policing unglaublich zeitaufwendig ist und wenn sie da Personal für einsetzen würden, um es wirklich selbst zu machen, wäre es geldaufwendig. Und ich sehe das ein bisschen als die gleiche, als eine ähnliche Aktion wie in League of Legends, dem MOBA. Da haben sie irgendwann eingeführt, dass halt, du kannst ja im Spiel Leute reporten wegen allen möglichen Sachen. Und dann, da gibt es dann halt Community Policing, wo du halt sagst, okay, ich möchte mir jetzt Reports angucken, dann guckst du dir 5 Reports an. Und und dann siehst du halt die Chatlogs aus dem Spiel oder kannst dir das Replay angucken und so weiter. Leute, wie das funktioniert, ist nicht hauptsächlich über dieses Flagging-Tool. Denn es gibt ja noch diese, das wurde ja auch im Video auch erklärt, was nicht ganz reinpasst in dieses Muster, ne? Leuten, die ihre eigenen Untertitel machen zu Videos. Ja? Jetzt stellt euch einfach vor, wie YouTube da mit seinem wunderschönen, total automatisierten System vorangeht und sagen wir, halt so ein Problem hat. Ja? Tags durchsuchen, wenn da irgendwie hasserfüllte Tags sind, dann ist es einfach danach zu sourcen. Die Beschreibung, der Name, das Bild, das Thumbnail, kann man auch noch alles schön analysieren. Das Problem ist das, was im Video gesagt wird. Und jetzt stell dich einfach vor, es gibt ein wunderschön erstelltes Transkript, bei dem man genau sieht, welche Worte verwendet wurden und wann, in welchem Kontext. Dann braucht man einfach nur diese Leute dann darüber flaggen und die Videos dadurch runternehmen. Das passt auch sehr schön damit, dass YouTube kurz davor, bevor diese Änderungen gemacht wurden, dass das Community-Guideline-Ding aktualisiert haben. Ja? Das ist eben genau so, wie diese Sperrung von YouTubern dann erfolgt. Denn ich will euch einfach nur daran erinnern, wenn man 3 Community-Guideline-Strikes bekommt, wird der Kanal gesperrt. Der ist dann weg. Das heißt, es ist wirklich dadurch, dass Leute meinen, sie würden gerne Punkte verdienen und sie würden was Gutes tun, würden sie Kommentare machen und Untertitel erstellen zu Videos. Diese würden dann von YouTube analysiert werden und dann würden sämtliche politische Videos, sämtliche Videos, bei denen man irgendeine Meinung hat, schon von den Leuten, die selbst Fans sind, eigentlich aufs Messer gelegt. Es muss aber auf jeden Fall noch eine zweite Autoritätsebene geben. Also es kann nicht sein, dass diese YouTube-Heroes dann nachher Sachen flaggen und dass das dann einfach akzeptiert wird. Das heißt, YouTube muss auf jeden Fall noch Leute engagieren. Ich denke schon, dass es so laufen wird, weil es ja jetzt auch schon so läuft. Ganz ehrlich, wenn du dieses Partnerprogramm da irgendwo hast, dann gibt es ja auch diese Automatismen, die deinen Content schon selber finden und dann halt eben erstmal alles wegmachen. Und du hast ja auch die Möglichkeit, manuell irgendwie überall hinzugehen und zu sagen, da ist mein Copyright drauf, das monetarisiere ich jetzt, das ist meins oder so. Und das läuft ja auch schon so, dass es erst im Nachhinein dann irgendwann mal geklärt wird, wenn du Glück hast. Also falls YouTube wirklich das komplett outsourced an Nicht-Mitarbeiter und denen dann sagt, ja, ihr müsst zwar so ein Einstiegsprogramm machen, in Anführungszeichen, wo ihr euch würdig erweist, dass ihr da auch quasi in der Lage seid, solche Aufgaben zu übernehmen. Aber wenn da keine Kontrollinstanz drin ist, dann geht YouTube komplett den Bach runter. Auf jeden Fall. Also es wird ausschließlich für Flagging Wars eingesetzt werden. Dann werden die Gruppierungen sagen, okay, wir müssen Leute in das Programm reinkriegen. Und du kannst ja auch nicht mal anfangen und kannst, angenommen, du könntest eigene Videos schützen, in denen du sagst, okay, wir haben jetzt da ein paar Leute, die sind im Programm drin und wir kriegen da gerade Flags auf das Video und dann können andere YouTube-Heroes sagen, wir wollen das, also es ist ein falscher Flag und das wird dann wieder ausgeglichen. Das geht ja gar nicht. Man kann ausschließlich andere flaggen. Das heißt, du wirst die eine Gruppierung haben, die dann Leute in diesem Programm hat, die werden bestimmte Videos flaggen und Channel runternehmen und dann werden die darauf antworten, indem sie andere Channel flaggen und runternehmen. Das wird alles zerstören, auf jeden Fall. Also ja, also das Problem ist ja nicht nur, dass diese SJWs, diese Linke, aber das sind, können ja auch Trolls sein. Und die können ja alle zusammenarbeiten, jemand zu flaggen. Die können, wenn sie da keine Kommentare mögen, können die das flaggen. Mögen sie da keine Kanals oder welche Videos, können die alle zusammen nur sich zusammentun und dann alles flaggen. Also ein weiterer Punkt ist einfach die Möglichkeit, dieses YouTube Hero Projekt auszunutzen, um dann noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen für die Leute, die dann diese Heroes sind. Denn die können dann sagen, okay, also die werden natürlich klar und offen sagen, dass sie Heroes sind, ja. Dann könnten sie da ein Businessmodell draus drehen, indem sie sagen, wisst ihr was, Leute, ihr könnt mir mal ein bisschen Geld dalassen mit einem Link in der, als so als Mitteilung, ja, und dann werde ich die Person einfach mal flaggen. Finde ich gut. Ich meine, auf jeden Fall Third-Party-Personen geben, die dann sagen, wir übernehmen halt dieses Flagging für andere Leute oder wir nehmen auch diese Untertitel und so weiter. Es wird eine eigene Industrie aufbauen, wenn das wirklich so umgesetzt wird. Mhm. Aber ich nehme mal vielleicht eine Position, die sonst keiner hat. Ich finde das alles super wenn das ganze Schiff brennt, versinkt, ist das gut so, weil dann können sich ein paar neue Plattformen etablieren. Ja, das stimmt. Weil ganz ehrlich, sobald das wirklich anfängt mit den Flagging Wars, also wenn es die Möglichkeit jetzt gibt und so weiter, aber gehen wir mal davon aus, da wird jeder gegen jeden und Trolls und so weiter und dann war es das. Ja. Und das ist halt, yes, we want to make flagging more accessible. Ich erinnere an die feministischen Wikipedia-Hackathons, wo sich ja, gleichgesinnte Feministen auf der ganzen Welt zusammenfinden, um Wikipedia-Artikel zu beglücken. Genau. Und ja, Riolong, ne? Das war auch noch eine Sache, die in dem Video von Mann, der mit angesprochen wurde, also wo er auf diese Regeln verwiesen hat, dass YouTube auch explizit sagt, wenn sich diese YouTube-Heroes außerhalb von YouTube irgendwo treffen, also irgendwie Veranstaltungen machen, so halt Gruppen bilden, um sich da abzusprechen, übernimmt YouTube da halt keine Haftung für, was dann danach dabei rauskommt. Also wenn die wirklich sich, also ne, verschwörungsmäßig zusammentun, und sagen, hier, wir sind jetzt 20 Leute, Netzwerk, und wir flaggen systematisch Leute, die wir nicht mögen, hat sich YouTube da schon mal schön fein rausgeredet aus der ganzen Sache. Die wissen also im Prinzip, was passieren kann mit so einem Programm. Also dieses Programm ist gut für niemand. Also wer ist es überhaupt gut für? Also die, wo da reinkommen, also die können ja nach jedem gehen und nur also ihre Kommentare ganz übernehmen, ihre Kommentare und alles löschen, wo sie nicht mögen und ihre Kanal nur flaggen. Also wir haben schon gesehen die letzten 10 Jahre, wie YouTube ist mit dieser Copyright und DMCA und alles ist so ein Scheiß. Und dass die Leute, wo nicht mal irgendwas machen für der Seite, also Videos hochladen, dass die überhaupt eine mit Leuten von YouTube reden können. Das dürfen ja nicht mal die YouTuber machen. Ich habe ja schon immer noch Videos, wo ich versucht habe, so Monetization, die habe ich immer noch nicht, das ist über ein Jahr her, dass ich da Kontakt gemacht habe. Und die Assis da, die dürfen sofort mit die YouTube-Stuff da zusammenreden. Und das ist total umgedreht. Das sollte ja man sollte mehr Kontrolle über seinen Kanal haben, statt dass nur ein Assi da übernehmen kann und mehr Kontrolle hat über deinen Kanal. Oh, ja. Leute, das wird noch schlimmer. Leute, warte kurz. Das wird noch schlimmer. Unter Punkt E auf der Infoseite zu diesen YouTube Heroes. We reserve the right to make changes make changes the program, including changes to these rules and program eligibly at any time. This means, for example, that we may change the point system, the metric required to redeem rewards, impose caps on earning points, redeeming perks, and or changing or canceling perks. Also die können da Leute reinbekommen und dann können sie trotzdem total willkürlich, nachdem wen sie denn jetzt bevorzugen, nach ihrer eigenen Agenda, sagen wir es mal so, ja, Leute dann mal sagen, okay, du hast schon 300 Punkte, aber du bekommst nicht das Mass-Flagging-Tool, weil du, weil. Ja, das ist ja das generelle Problem. Wenn das ein privates Unternehmen macht, die können jetzt nicht die Regeln jederzeit ändern. Deswegen schreibt sich ja auch YouTube diese ganzen Regeln so, dass sie möglichst breit gefächert sind. Dass sie wenn sie wollen, könnten sie jedes Video runternehmen. Deswegen sind ja auch die ganzen TOS so extrem schwammig geschrieben. Und das Gleiche gilt für das YouTube Heroes Programm. Wenn die merken, irgendwie eine Einzelperson macht nicht das, was sie will oder was sie wollen, dann wird das komplett einfach für die Person einfach geändert oder das Programm wird geändert. Also das ist, glaube ich, generell würde es bei jedes Unternehmen so machen, aber das wird YouTube dann natürlich von vornherein so für sich nutzen, dass da nachher keiner irgendwie was einklagen kann, in Anführungszeichen, sondern die haben die volle Kontrolle über dieses Programm und das sage ich damit auch mit diesen ganzen Regeln. Was mich halt auch ein bisschen schaudern lässt, ist, dass du halt junge Leute, also YouTube, wir sind zwar alle über ein gewisses Alter hinweg, aber YouTube ist nun mal ein Medium, das viel auch von Kindern und Jugendlichen genutzt wird. Und wenn ich da schon mir die Elite praktisch ranziehe, sozusagen an Spitzeln und Blockwarten und wie auch immer man das nennen will, das ist keine gute Entwicklung. Wenn ich schon bei meinem Hobby als 14-Jähriger lerne, dass Anschwärzen mir Brownie-Punkte bei meinen Kumpels bringt. Also ich finde eigentlich das, was wirklich eigentlich am bedauerlichsten ist an dieser ganzen Aktion, ist, anstatt dass YouTube hier mal eine Kampagne macht, wo sie sagt, hey, wir machen jetzt mal Anreize, um dass wir mehr Content-Producer kriegen. Also mehr Leute, die Videos machen. Und mehr Leute, die dann YouTube damit auch Geld bringen, wenn sie das monetizen und so weiter. Und halt, das pusht sich ja dann gegenseitig hoch. Also das war ja vor, halt wie es vor 10 Jahren nicht drauf angewiesen, weil weil, das hatte ich auch in dem einen Ding da irgendwie gelesen, da werden jede Minute irgendwie 400 Stunden Content irgendwas hochgeladen, irgendwas total Wahnsinniges. Bei einer Stunde werden, glaube ich, 400 Stunden Content hochgeladen oder so. Hey, aber wenn es 800 Stunden Content sind, alles fabrizieren und ja, also an Teilnehmern hapert es denen dann nicht. Es hapert denen nur halt an Ressourcen, um die ganzen Urheberrechtsverstöße irgendwie rauszufiltern. Größtenteils natürlich. Und auch was die Sachen angeht, wo sie Werbung schalten, da ist wahrscheinlich eher das Problem, dass, wenn sie jetzt sagen, jeder kann da Werbung schalten, irgendwann ist das ja dann auch mal irgendwie zu viel. Ne? Wer soll die ganze Werbung da kaufen? Ein anderes Ding ist auch noch, dass ich schon gesehen habe, wie YouTuber E-Mails bekommen von YouTube, in denen drin steht, dass, hey, wir haben gemerkt, dass dein Video keine Untertitel hat. Mach doch bitte welche. So. Ach ja, das war der Chris Ray Gunn. Ne? Genau. Was schon echt merkwürdig ist. So, die Idee hier, okay, warum wollt ihr noch mehr Sprachmaterial wissen? Warum wollt ihr wissen, worum es in diesem Video noch weitergeht? Was bringt euch das? Ah, okay, verstehe. Ja, es gibt auch, glaube ich, irgendwelche amerikanischen Telekommunikationsstatuten, wonach du da irgendwelche Untertitel vorhalten musst oder sowas. Ja, aber das ist ja auch, dass man da in diesem Programm ist die Altersgrenze 13 Jahre. Mhm. Also daran hält sich doch auch niemand. Also auch bei Facebook und so darf man ja auch. Ja, genau, aber also dass sogar YouTube sagen, ey, ihr braucht nur 13 sein, also. Das, wie es ja begründet ist, warum man überhaupt diese Untertitel machen sollte, ist für einen besseren Zugang für eine größere Anzahl an Leuten. Also dieser kleine Überbleibsel an Prozent von Leuten, die gerne YouTube schauen und dabei gerne die Untertitel irgendwie mitbekommen, wollen das so haben. Und ja, das ist der Grund. Das ist einfach... Die nehmen was Optionales und machen es notwendig. Das ist halt das Ding bei denen. Ist halt nicht schön. Ist halt nicht gut. Ja. Okay. Ah, ja. Nächstes Thema. Du könntest die Seite eigentlich ganz unten auch auf Deutsch umstellen, weil du das hier jetzt ja auch zeigst. Ganz unten auf der Seite kannst du die Sprache ändern. Nochmal auf Russisch. Schon ganz gut. Nee. Okay. Ja, die Seite steht momentan nicht in der Sprache zur Verfügung. Mhm. Ja, das hat prima geholfen. Ich mache mal Russisch, dann schauen wir mal, ob das geht. Das ist mir nicht egal. Aber wenn das geht, dann ist es Verschwörungstheorie. Wo ist denn ihr? Jetzt müsste man wissen, was Russisch auf Russisch heißt. Da, ich sehe es, na. Ja, ein höher. Nein, da, ein da. Da gibt es ja auch nicht. Nee. Ich mag es, dass die Notification auf Russisch geschrieben ist. Aber nicht der Artikel. Das ist doch alles Illuminaten. Ja, ich glaube, die Russen, die brauchen das auch nicht. Die haben da ihre eigenen Programme. Ja, also, Leute werden einfach ins Gefängnis gesteckt, wenn sie einen Read-Post machen von dem. Leaving the program. Oh, auch interessant ist da unten, from time to time we may elect to promote your membership in the program. Also du hast damit auch deine Einwilligung gegeben, als Werbefigur für YouTube und YouTube Heroes genutzt zu werden. Ja klar, natürlich. Du bekommst den Vorteil, dass du besser arbeiten kannst und dafür als Preis musst du halt arbeiten. Nicht gut. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich habe schon ein paar Beispiele, Vergleiche von diesem YouTube Heroes Ding gehört dass YouTube jetzt Kommunismus betreibt. Und das ist echt lustig, aber im Endeffekt würde schon der Definition passen, denn die geben ja den Arbeitern, quote-unquote Arbeitern, die Anrechte an der Fabrik quasi. Ja, das stimmt. Das finde ich auf jeden Fall auch total geil, dass diese 13-Jährigen dann hier General, Punkt 1. You are responsible for complying with all applicable laws, rules and regulations, in Klammern, including US export control or trade laws. Keine Aktion. Wer kennt sich denn mit? Nicht an die US-Ausfuhrbestimmungen gehalten, indem wir dieses Video ist es dann das Videos, wo dann Eltern ein Kinderüberraschungsei haben, dass das dann gefleckt wird, wenn es aus den USA kommt und dann die Polizei nach Hause kommt und die verhaftet? Also auch Trade Law, das ist doch, ja, wahrscheinlich, ist doch verboten in den USA, weil es haram ist. Also Punkt 2, wie gesagt, hatte ich eben kurz schon erwähnt, das ist YouTube weiß oder hat zumindest diesen Mechanismus eingebaut, dass sobald jemand dieses Programm missbrauchen sollte, wie auch immer das dann aussieht, ja, kann dann dieser YouTuber Hero Account auch entsprechend gelöscht werden oder Punkte entfernt werden. Aber das ist wieder typisch YouTube, Regeln extrem schwammig. Letztendlich kann das auf einzelne Personen zutreffen, wo YouTube sagt, okay, das passt uns nicht. Also da gibt es einfach keine objektiven Maßstäbe und YouTube würde das auch niemals klare Regeln einführen, weil sie uns selbst natürlich in die Ecke stellen würden. Wenn da mal irgendjemand ist, das System halt ausnutzt und die Regeln einfach anders interpretiert und zu seinen Vorteilen ausnutzt. Deswegen ist es so schwammig gehalten, dass YouTube einfach jeden, wenn sie es wollen, rausschmeißen können. Ja, so viel zur Google-Jugend. Jetzt zum japanischen Sexleben. Hier die MGTOW, das japanische Original. Damit tut sich der Artikel auseinandersetzen und dass halt niemand mehr sich reproduzieren tut im Land des Lächelns. Ja, mittlerweile strahlen sie ja und lächeln nicht mehr. Ja, aber da steht ja auch gleich im zweiten Absatz, dass das nicht mit Japan, dass es in Japan vielleicht besonders extrem ist, auch durch die Kultur und die Art und Weise, wie die Gesellschaft überhaupt mit Sex umgeht. Aber Ähnliches in Großbritannien, USA, Südkorea, vermutlich auch in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass das mit dem Hintergrund zu tun hat. Ich glaube, dass das damit zu tun hat, wie weit die Beziehung zwischen Mann und Frau halt schon zerstört worden ist durch diesen zügellosen Individualismus, den wir predigen. Ja, die Nukleus, ja, also die Auflösung. Also, das Problem ist ein zügelloser Individualismus. Ich glaube eher, diese ganze Shit da. Also über Japan kann ich nichts sagen, aber in Europa ist es ja eher so. Ja, die Welt ist halt zusammengeschrumpft irgendwie. Früher warst du der größte Macker im Dorf und heutzutage ist halt ein globales Dorf. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass da die Möglichkeit der Alternativen eine sehr große Rolle spielt. Ja. Also allein schon die freie Verfügbarkeit von Pornografie ist, glaube ich, gerade für viele Männer macht die Entscheidung viel, viel einfacher zu sagen, okay, ich gebe jetzt einfach diesen Stress von der Beziehung, gebe ich mir einfach nicht. Und das, weswegen wahrscheinlich auch früher sehr viele Männer gerade eine Ehe eingegangen sind oder zumindest eine Partnerschaft, war dann sehr oft auch der Sex. Und wenn man sich da anderweitig quasi aushelfen kann, dann wird das auch eine große Rolle spielen oder zumindest die Entscheidung beeinflussen, ob man eine feste Partnerschaft eingeht oder nicht. Und dabei ist der Begriff Bukake ja wirklich eindeutig japanisch. War das da was Privilegierte wahrscheinlich? Was machen eigentlich die Japaner dagegen? Also jetzt hier nicht gegen Bukake, sondern gegen die endemische Sexlosigkeit. Partei gegen Bukake. Nix, das ist Privatsache. Die Gesellschaft. Politisch wird da nichts gemacht. Ich glaube nicht. Wird es wahrscheinlich auch. Hotels oder so? Es gibt sogenannte Love-Hotels, das wird gerne verwechselt. In Japan ist es so, dass die Leute sehr enge Wohnungen haben und wenig Platz und dünne Wände. Und deswegen gehen viele zum Vögeln halt in ein sogenanntes Love-Hotel, da gibt es dann irgendwie Themenzimmer, die man buchen kann und da kann man halt so laut und so machen, was man will. Also allein das schon ist schon sowas, wo man in Deutschland wahrscheinlich den Kopf schütteln würde über das Konzept. Also das zeigt, dass das wirklich halt eine ganz anderer Umgang mit Sexualität ist. Also ist auch nichts, was man in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form diskutiert normalerweise. Ja. Würden sich alle beschämt abwenden, wenn da jemand anfängt irgendwie. Aber ich meine, ein Teil, was die Regierung macht, sie steckt viel Geld in die Robotik, damit wenn dann sozusagen der demografische Wandel dann Spuren in der Gesellschaft hinterlässt, was dann das Zusammenleben erschwert, dass man dann sozusagen Roboter hat. Nö, ist halt das einzig Vernünftige. Auch insgesamt, auch für die Produktion und alles, warum nicht? Warum soll eine Bevölkerung nicht schrumpfen? Das haben wir ja letztens auch schon gesagt. Das große Problem ist ja die Menge der Menschen auf diesem Planeten einfach. Und dass das außer Kontrolle gerät. Also eigentlich jedes Land, das schrumpft und gleichzeitig irgendwie die Robotik und die Computer stützt, ist auf dem besten Weg. Aber aus irgendeinem Grund sieht unsere Politik das halt anders. Außerdem, wenn wir weniger Menschen sind, wenn dann Zombie-Virus ausbricht, gibt es weniger Zombies. Das ist ein guter Einwand. Aber das ist auch ein typischer Florian Rötzer-Artikel, der schreibt da schon lange und das ist immer derjenige, der dann auch so Seitenhiebe setzt wie oben und man lieber auf Roboter als Zuwanderer setzt. Ja, lieber Florian Rötzer, dann empfehle ich dir mal eine Reise nach Japan, wo die Paketboten ihren Sackkarren mit 20 Paketen drauf an der Straße stehen lassen, reingehen und das Paket gemütlich abgeben. Und dann rausgehen und niemand hat auch nur diesen Paketwagen angeguckt. Das ist halt auch ein Vorteil, wenn man genau guckt, dass die Leute, die in einem Land leben, irgendwie auch die Normen einhalten. Und wenn man das kontrollieren kann in einer gewissen Art und Weise, das mag für viele rassistisch erscheinen, aber die Japaner sind es nun mal gewöhnt, auf einer Insel, die ständig wackelt, wo ständig Vulkane ausbrechen, wo kein Platz ist, irgendwie zusammenzuleben. Und die sehen es nicht ein, sich das von Einwanderern erklären zu lassen, wie das weniger rassistisch oder besser. Das interessiert Japaner nicht, was der Ausländer darüber denkt, was sie besser machen können. Fucking Gaijin. Also Japaner, die versuchen das Problem nicht mit Einwanderung zu lösen, oder? Nee, auf keinen Fall. 1,2% Ausländerquote hat Japan. Ja. Und also die sind da sehr hinterher. Vielleicht sollten wir denen mal ein paar Kontakte im ZDF besorgen, weil die können die da bestimmt beraten. Ich glaube, die Japaner machen da irgendwas falsch. Dabei sind die aber sehr, sehr konsequent gegen Muslime. So richtig krass. Wenn ein Muslime in eine Gegend hinzieht, dann weiß sofort die gesamte Gegend Bescheid, nachdem die Person dann irgendwie regelmäßig Screenings durchgekommen ist und alles schön gemacht hat und da wohnen darf. Und selbst dann sind die Leute echt wirklich sehr misstrauisch. Also das ist aber wirklich nur so zum Islam. Die haben schon mal Leute von der abrahamitischen Religion in ihr Land gelassen und es hat nicht so besonders gut funktioniert. Ach komm, du Antisemit, du. Nee, ich meinte die Christen, aber... Ja, gut. Du Nazi. Ja, danke. Ja. Ich bin auch ein Nazi, ist schon okay, wir sind zusammen Nazi. Haram, absolut Haram. Haram, Stufe Rot. Haram B. Hier der Artikel, das war von der Handelskammer, wo einer bei einer Neujahrsansprache meinte, dass Merkels Politik Kritik braucht und dann hat einer ihn verklagt und meinte... Nee, die Politik von der Merkel darf man nicht kritisieren. Und was ja auch eine halbe Zwangsveranstaltung ist, muss ja entweder zur Handelskammer oder zur IHK, wurde dem dann auch stattgegeben, weil die Politik von Angela Merkel sozusagen wertend zu betrachten, ist sozusagen dem Verbandsvorsitzenden nicht zugesprochen worden. Und er meinte halt, dass Merkel doof ist. Und dann also Handelskammervorsitzende haben härtere Regeln als Journalisten. In unserem Land. Sein, ne? Also fand ich auch ziemlich krass. Ich habe das jetzt nur überflogen, aber dass sowas überhaupt möglich ist, dass man sagen kann, so ja, der hat da jetzt einen Vortrag gehalten, nein, da kann man, gut, da kann man sagen. Er habe die Grenze des Sachlichen überschritten, ey. Wenn ich da nur sagen, anfangen GZ würde. Bezahlen, dann müsste doch auch die Grenze des Sachlichen da jetzt nicht mehr überschritten werden. Nur ganz kurz zum Verständnis. Also das wurde jetzt eben von dem Gericht untersagt oder von der Handelskammer? Ja, der Kläger muss Gericht erwarten, dass es in seinem Namen ideologische Behauptungen aufgestellt werden. Ja. Hat das Gericht wohl geurteilt. Okay. Ja. Also sozusagen verordnete Political Correctness. Er hätte was dazu sagen dürfen, wenn es in Bezug zur Handelskammer gestanden wäre. Als Beispiel, wir haben jetzt viele afghanische Leute, die Ausbildung anfangen und deswegen brauchen wir, keine Ahnung, Gebetsräume in den Berufsschulen oder sowas. Sowas hätte er sagen dürfen. Er hätte aber nicht sagen dürfen, die Grenzen sind offen und wir haben unkontrollierte Einwanderung. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das ist Haram. Das andere wäre in Ordnung gewesen, weil es in Bezug auf die Handelskammer sein müsste. Oh, und dann auch wieder hier dieser Bezug drauf, dass das ja dem Ansehen der Handelskammer, ich glaube, dieses Ganze so auch auf Deutschland gesehen, dieses Uiuiui, was werden die Leute im Ausland sagen, wenn bei uns wieder die Leute sagen, wir wollen keine Islamisierung. Ich glaube, die meisten Leute im Ausland würden verstehend mit dem Kopf nicken und sagen, ja, das sehe ich ähnlich. Wenn man sich Europa mal anguckt, dann ja, dann sieht das wahrscheinlich genauso aus. Dann nicken die so, ja, ich bin auch islamophob, ja. Die Maghreb-Staaten würden sich alle freuen, auch mal voran. Das hatte ich noch gar nicht gelesen. Die Kammer an sich scheint da ja wohl irgendwie kein Problem mit zu haben, weil das soll sowieso da Tradition haben. Ja, ich meine, keine Ahnung, dann tu halt zwei Leute hinstellen und der eine sagt, geilste Scheiße, Alter, Deutschland verrecke. Und der andere sagt, nee, wir müssen xenophob sein, damit alle zufrieden sind. Aber ich finde, es ist einfach so ein Beispiel, wie behindert die Menschen manchmal sein können. Macht jemand einfach nur eine politische Floskel an einem kack langweiligen Neujahrsempfang und dann meint jemand, die Person deswegen verklagen zu müssen. Ich hoffe mal, dass die Berufung, die hier unten im letzten Absatz angesprochen wird, auch passiert und dann. Ja, wir sollten auf jeden Fall in nächste Instanz gehen. Das ist ja komplett absurd. Also da sowas vom, also überhaupt ein Gericht sowas untersagt, Also, unverständlich. Oh, ja. Die hätten einfach diesen Nachsatz da drunter setzen sollen unter seine Rede, dass trotz ja, aller genau, Sorgfalt... Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den habe ich schon in die Channel-Beschreibung mit eingeführt. Sollte man sich wirklich als T-Shirt drucken oder so und dann rumlaufen. Genau. Ich kann nicht Hassrede ausgeschlossen. Zu dem Artikeltitel sage ich nur Brown Lives Matter. Also vielleicht war das ja ein Neonazi, das weißt du ja nicht. Oder? Ja, aber das ist damit ja auch abgedeckt. Ah, ich finde okay. Das generell ein guter Slogan, da können alle drunter laufen, die sich da irgendwie radikal einmischen in das Thema. Ja, ich finde es gut. Ja, das war nur so eine Seitennews irgendwie so. Schon schicke ich, dass das SEK da rumgammelt. So. Also. Aber in dem Artikel selber steht jetzt auch nicht allzu viel mehr drin. So Radikalisierung, keine Turboradikalisierung, Verbindung zur Teamspeak-Bewegung war nicht vorhanden, aber halt Rassismus, so das Übliche halt. Ja, und da tun die Flüchtlinge ihr Ding anzünden, damit sie es warm haben. Und wo ist denn Lesbos? Ich möchte da hin. Ist das nicht in Griechenland? Ja, eine griechische Insel. Ja, und da sind doch die gestrandet, die jetzt sozusagen über das Greifen vom Türkei-Deal jetzt nicht in der Türkei sind, aber auch nicht in die EU dürfen, aber halt in Griechenland jetzt sind. Und die haben halt randaliert und haben ihr Ding angezündet und jetzt werden sich über die ganze Insel verteilt, zur Freude der Einheimischen. Da gab es wahrscheinlich wieder keinen Schokoladenpudding. Ja, sie haben sich unter anderem beschwert, die Verpflegung sei schlecht. Das Bild, was sie da benutzt haben, das sieht auch echt lustig aus mit diesen Regenbögen da wegen den Lichtern. Regenbögen. Das sind LGBTQ-Lampen. Im Gegensatz zu den Sexmob-Lampen, die sie in Essen hatten. Es gibt auch noch Hate-Speech-Lampen. Die ich meine, bei mir ist es so, wenn so ein Flüchtlingslager brennt, mir ist es noch nicht mal mehr so wichtig, dass ich jetzt auf irgendeine Gruppe sauer bin. Ich würde einfach nur gerne wissen, wer was, wann, warum anzündet. Danach kann ich mich dann ruhig drüber aufregen, aber du weißt es halt so häufig auch einfach nicht. Ich meine, hier war es für die Polizei sofort klar, es waren selber Flüchtlinge von dem Flüchtlingsheim. Aber das ist halt so, ja, oder Flüchtlingslager, da muss man ja einen Unterschied machen. Das kann man ja nicht in der Überschrift schreiben. Wenn Nazis das angezündet hätten, würde das wahrscheinlich in der Überschrift stehen. Leute, ich finde es auch ganz cool, dass da steht Verdacht auf Brandstiftung. So, okay, also man ist sich nicht sicher, ob es Brandstiftung ist, bei so einem Bild, bei so einem Ausmaß. Man weiß. Ja, das ist unmöglich herauszufinden. Ja, es ist vielleicht das Problem, wenn Raucher mit der Zigarette im Mund einschlafen. Ja, ja. Machen wir doch alle immer. Wenn die ganze Stadt... Und hier in der News hat jemand organisierten Sozialbetrug gemacht, Leute aus dem Ausland hergeholt, die Hartz IV bekommen haben und Scheinjobs und das dann irgendwie über Vereine rausgespielt und hat halt Sozialbetrug in einem ziemlich großen Umfang durchgeführt und halt auch noch halt jemand von der SPD, das trifft es ja ganz gut so mit Sozialbetrug. Also über 1000 Leute beteiligt, was halt schon hart ist. Also, es erinnert mich ein bisschen an diese News, wo die iranische Botschaft, es war von Pakistan, es war von der pakistanischen Botschaft, haben die Leute Anrufe bekommen, dann haben sie dann Fake-Papiere verkauft, halt die Leute, die in der Botschaft in Berlin sind. Und irgendwie erinnert mich halt die News irgendwie ein bisschen daran, weil halt, keine Ahnung, bist Politiker und dann hast du so ein Scam mit 1000 Migranten, wo du halt Geld kassieren tust. Das ist halt schon, raub doch eine Kackbank aus oder Internetkriminalität, aber das ist doch voll viel Arbeit für das bisschen Hartz IV. Ich habe keine Ahnung, Mann. Weißt du? Ja, aber Banken ausrauben ist nicht mehr in. Wann hast du das letzte Mal gehört, dass eine Bank ausgeraubt wurde in Deutschland? Ah, ja, das stimmt. Das steht doch einmal im Jahr oder so. Das hätte ja noch so ein bisschen Stil, aber keine Ahnung, 1000 Mal einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen. Was ist das für ein... Ja, aber guck mal, das ist doch das perfekte Verbrechen. Du hast es nicht kommen sehen. Ja, das stimmt. So wegen ein bisschen Hartz IV noch Zuschuss, ne? So, haha, siehst du mal. Ja, also. Aber ja, die News war ganz interessant. Also. Das würde ich auch mal sagen. Ich habe da nämlich überhaupt nichts von gehört. Hier außer diesem Lokalblatt habe ich da noch nichts drüber gehört. Ja, wenn man Steuerbetrug im Millionenbereich macht, dann ist das ja natürlich auf jeden Fall nichts, was die Bundesrepublik interessieren sollte. Sondern lieber dieses süße Maus, was da rumgeht, trendet es bei den Feministinnen. Weißt du, das ist wichtiger. Sozialdemokratie ist nicht wichtig. Steht ja hier auch drin, dass er irgendwelche Leute extra nach Deutschland gelockt hat für die Nummer. Ja, schon. Mit so Brotkrumen hat er so ausgelegt. Ja, das ist schon ziemliche kriminelle Energie, wenn du dann so die Leute zur falschen Tatsachen extra herkommen lässt. Das ist mega der Aufwand, Mann. Also, ja, aber es ist alles ein Prank, Mann. Was willst du? Mit dem Gerein abziehen. Bist du schon Rassist, Patrick Öztürk? Ignoriere doch einfach mal den Öztürk und konzentriere dich auf den Patrick in dir. Ich meine, der hätte doch auch einfach nur zur Amadeo-Antonio-Stiftung gehen können. Dann hätte er doch auch so Geld vom Staat kassieren können, weißt du? Nein, es geht ums Prinzip. Ja, und er braucht den Satz, eine Haftung der Herausgeber ist ausgeschlossen. Den hätte er sich auf den Unterarm tätowieren lassen sollen. Dann wäre das alles nicht passieren. So ein Tramp-Stamp. Ja. Oh Gott, dieser Artikel. Ja. Oi, neu. Jetzt sage ich nur Freeze Nippel. Warte mal. Die Situation auf dem Bild ist inszeniert. Der Vorfall echt. Plötzlich sind da die Hände des fremden Mannes. Geht das jetzt um sexuelle Übergriffe im Internet? Ja, ich will das lesen. Ich habe die Überschrift nicht gesehen. Ich will das lesen. Reality. Ah, das, okay. Digitaler Grabscher. Genau. Das ist alles so, was, ja. Was für ein verdammter Schwachsinn. Also es gibt wohl jetzt diese Verbindung, also man hat natürlich dieses Virtual Reality schon etwas länger jetzt in der Entwicklung und dass man aber diese Kombination aus VR und Social Network oder Internetzugang Multiplayer-Erfahrungen verbindet. Und die haben davon berichtet diese Frau Eva. Einfach ein Druckfehler. Doch in der virtuellen Realität fühlen sich auch die Schattenseiten erschreckend echt an, wie Eva Wolfgangel erleben musste. Von Eva Wolfangel. Fängt man Sätze jetzt mit doch an? Nein, ich meine einfach nur so, die haben da was falsch gemacht. Falsch, tatsächlich. Wolfgangel oder Wolfangel? Wolfgangel oder Wolfangel? Bestimmt alles. Entscheidend. Sergeant Angel. Vielleicht ist das ihr Synonym in der Virtual Reality. Damit erkennt sie keiner. Ich nenne mich einfach Eva. Oh, sie ist eine Wolfgang. Wolfpack. Wolfgang. Oder Wolfgang die Erste. Also das hört sich ja so an, genau wie wie Zoe Quinn und Anita Sarkeesian, wo sie da so Scheiß geredet haben. Nee, das ist ein bisschen anders. Sei mal ein bisschen spezifischer, bitte. Ja, die haben immer Scheiß geredet. Ja, du meinst die UN-Sache. Aber ja, genau, sorry. Ja, hier geht es nicht ums Reden. Hier geht es darum, dass hier irgendwie so Virtual-Reality-Kram da ist und dann irgendwer anders da ist und der irgendwie an ihren virtuellen Avatar rangeht und ihr irgendwie ins Ohr atmet oder so. Also es geht um tatsächliche virtuelle sexuelle Belästigung. Vor allem wird ja mit diesem Bild auch suggeriert, dass sie wirklich gefühlt hat, wie sie begrapscht wird. Und das, soweit ich weiß, sind wir noch nicht an dem Punkt, dass wir diese Erfahrung übertragen können. Hallo, sag mal, streitest du gerade der Person ihrer erlebten Erfahrung? Oh ja, ich bin halt so ein sexistischer Shitlord. Es tut mir leid, dass ich das nicht anerkenne. Deine Privilegien, du 3D-Grabschbefühler. Macht euch nichts vor, das direkte neurale Interface kommt, Schammer. Ja, aber sie halt beim nächsten Mal nur ihre Brille aufsetzen und nicht das ganze Cybersex. Kid-Ding. Also, Zoe Quinn und Anita Sarkeesian haben ja auch gesagt, dass diese Cybergewalt war ja auch so schlimm. Ja, natürlich, hallo. Ja, du kommst einfach raus auf die Cyberstraße und wirst Cyber überfahren und Cyber ausgeraubt und Cyber. Ich habe ein cyberblaues Auge noch von letzter Woche. Ja, mir ist ein Cyber-Tor auf das Gesicht gefallen, ja. Aber das gab's ja schon früher. Kennt ihr das noch, dieses bekloppte Zeug aus den Foren, dass man dann zwischen zwei Sterne so ein Verb setzt, so Grins oder Hack oder so ein Scheiß. Und hier ist das dann halt Sternchen, Grabsch, Sternchen. Sternchen, Rape, Sternchen. Oh Mann. Virtuelle Realität ist auch eine Realität, versteht ihr das? Außerdem, vielleicht ist alles hier voll auch selbst schon virtuell und so nichts Reales. Was willst du eigentlich? Halt mal scheiß Cis-Faschist. Wir können uns ja mal die Story angucken, die Dame so beschreibt. Das ist sehr amüsant. Hat man auch stimmt in etwas nicht. Ja, wir haben seinen Namen falsch geschrieben. Ja, aus dem Augenwinkel sehe ich, wie dieser Mann aus einer Ecke des Raumes auffallend zielstrebig auf mich zukommt. Ich bin zum ersten Mal hier, habe diese Welt betreten, indem ich mir mit mir Datenbrille und Kopfhörer aufgesetzt habe. Es ist, als ob ich meinen Körper daheim vor dem Computer zurückgelassen hätte und im Geist an einer weit entfernten Ort gereist wäre. Mit den Controllern in meinen Händen bewege ich mich als eine Figur aus Pixeln durch die dreidimensionale Computergrafik von Altspace VR. Einen Treffpunkt in der virtuellen Realität. Alt-Right VR. Alt-Right VR. Safe Space. Safe Space VR. Echt, wie sie das beschreibt, wie das so fotorealistisch ist, ne? Aber außer, dass sie als eine Figur aus Pixeln und dann aber ein Mann. Ne? Ja, die versucht hier gerade Blade Runner zu beschreiben oder Ghost in the Shell. Ja, eigentlich würde ich mich gerne diesem verrückten, echten Gefühl hingeben. Ich bin aufgetaucht in diese Umgebung, eingetaucht in diese Umgebung, die es nicht gibt. Wie kannst du dann da eintauchen? What the fuck ist das Problem dann? Was ist da los bei dir? Drehe mich um die eigene Achse, gehe ein paar Schritte durch einen großen hellen Raum zu einer Terrassentür, von der Vögel zwitschern und die Grillen zirpen. Ein Bach plätschert. Also sitzt da so Bach im Wasser und plätschert so. Klingt doch eigentlich ganz harmonisch. Eigentlich würde ich mich jetzt gerne umschauen und plaudern mit den anderen Leuten, deren Grafikfiguren, Avatare in Stopp, sorry, Avatare versteht mittlerweile jeder, Grafikfiguren versteht nicht jeder. Nein, das sind Grafikfiguren, hallo, man muss schreiben, als wäre das erste Mal mit Computern überhaupt, ja? Ja, ja, aber der Doppelklick. Ja, okay, Avatare, erstmal, wie sie sich gendern, wenn sie sich als Grafikfiguren gendern, dann ist das so. Ja, deren Grafikfiguren, Avatare in Grüppchen draußen in einer digitalen Dämmerung unter Bäumen stehen. Digital stehen übrigens. Eigentlich will ich erleben, was es mit dieser Social VR auf sich hat. Der sozialen Interaktion in der virtuellen Realität. Eigentlich. Ein eigener Absatz. Eigentlich. Aber nun kommt dieser Mann näher. Absatz, eigentlich. Ja, Absatz. Ich sehe, wie der riesige rote Körper seines breitschultrigen Avatars sich vor mir aufbaut und ich höre die schweren Atemzüge des echten Spielers direkt in meinem Ohr. Alarm! Ich schaue an mir hinunter und sehe, das digitale Abbild seiner Hände greift mir an die Brüste. Na, an die das digitale Abbild seiner Hände greift ihr nicht an die digitalen Brüste, sondern an die echten. Yeah. Ja, greift mir an die Brüste in Klammern Avatar. Diese Hände werden mittels raffinierter Technik in die virtuelle Welt eingeblendet. Sie führen die Bewegungen aus, die der Fremde real vorführt. Irgendwo auf der Welt sitzt er, eine Datenbrille auf auf der Nase und greift zu. Ja, ich starre nur auf diese Hände. Als ich wieder hochschaue, blickt er mir in die Augen. Er hält den Kopf schief. Auch das eine Bewegung aus der echten Welt, von der Technik hierbei übertragen. Dann höre ich ihn leise lachen. Digga, was ist das? Ich will einen Schritt zurückgehen, blicke mich um, da sind Stufen hinter mir. Ich falle runter, bin nicht mehr cyberschwanger, muss man zu meinem Cybermann. da fällt mir eine News ein, da war eine Frau in einem 3D-Porno-Kino und ist dann schwanger geworden und hat dann das Kino verklagt und der Mann meinte so, ich war im Militäreinsatz, ich war nicht schwanger geworden und sie kam dann in die News, dass sie von einem 3D-Kino schwanger geworden ist. Ja, es gibt auch Berichte davon, dass Leute durch Pokémon angegriffen wurden, so bei Pokémon Go und so. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Bericht über GTA 5, wo dann wohl Leute auch das gehackt haben, um dann Leute virtuell zu vergewaltigen. Really und so realistic. Ja. Oh, Menschen wollen spielen. Du hast gerade geblättert, oder? Menschen wollen Interaktion. Wer weit entfernt lebe, könne im virtuellen Erlebnisse teilen. Wie ein soziales Netzwerk sei das, aber dreidimensional. Also nicht wie ein soziales Netzwerk sei das, aber bedeutet, dass da eine Diskrepanz ist. Mein fucking Gott. Social VR hatte meine Neugier geweckt. Und tatsächlich, sofort erlebte ich das komplette Eintauchen, Immersion in die andere Welt, als sei ich wirklich dort. Alter, man muss schon behindert sein, um wirklich dann so wirklich das als Eintauchen mit komplett und als sei man wirklich da. Das wird einem immer versprochen, aber man weiß immer, dass man da ein Ding auf dem Gesicht hat. Ja, aber es ist der letzte Satz ist doch jetzt in diesen Artikel ein, gerade, weil der vor meinen Augen ist. Nur gibt es auch eine Schattenseite. Immersion. Negatives fühlt sich ebenso real an. Also, wenn ich in Counter-Strike VR erschossen werde, das tut weh wie die Hölle und ich blute immer meinen ganzen Tisch voll. Und ja, hallo. Also, ich nehme das Headset vom Kopf und atme durch. Der letzte Satz ist wirklich sehr, sehr wichtig da. Es klingt wie ein Klischee, aber ich frage mich tatsächlich, ob der Fehler bei mir liegen könnte. Diese Frage sollte man sich, glaube ich, öfter mal stellen. Ich würde einige Probleme lösen, von vornherein bereits. Ich gehe in die andere Richtung und frage mich, ob ich besser keinen weiblichen Avatar hätte wählen sollen. Fuck's sake, woman! Oh. Oder ob ich sonst irgendetwas falsch gemacht habe. Es klingt wie ein Klischee, aber ich frage mich tatsächlich, ob der Fehler bei mir liegen könnte. Ja, du hast deine Cyber-Rape-Whistle nicht dabei gehabt. Shit. Sie hat nicht beschrieben, dass sie versucht hat, Nein zu sagen. Also, Tatsache. Nein heißt Nein, auch im Internet, auch VR, auch im Traum. Ja, die Traumpolizei. Aber Moment, Ja heißt Ja ist noch nicht durchgekommen, oder? Nee, Ja heißt Ja, Nein. Nee, das dauert dann noch wieder 10 Jahre. Okay, das als nächstes kommt Okay ist Okay. Vielleicht heißt vielleicht. Hass ist Hass. Später heißt später. Ich habe Kopfschmerzen. Als dieser Mann mir gegenüberstand, seine Brust rieb und aggressiv rief, schau mich an, ich reibe meine Titten, bin ich erstarrt. Warum soll jetzt der, er hat, solange er seine eigene, das ist auch nicht okay. Ich verstehe das nicht. Okay. Ich glaube, das ist mit der virtuellen Realität ist auch zu komplex. Das ist Seite 1 von 3, also wir brauchen uns nicht weiterlesen, würde ich sagen. Ich glaube, die Person ist nicht mal für die reale Realität bereit. Das wird nicht besser. Ja. Ich gehe jetzt meine Titten reiben. Ja, das machen wir doch alle. Morgen wird wieder auf. Das mache ich jedes Mal, wenn ich ein Argument im Internet gewinne. Weißt du, dann schreibe ich mir. Das hat sie vielleicht ja wirklich gemacht, um halt die Simulation perfekt zu machen. Sexueller Missbrauch, Schlagworte, Internet, Digitaltechnik, sexueller Missbrauch. Hey, aber geh mal runter da. Auf dem Heimtrainer durchs schwarze Loch ist das. Ja, das ist ganz cool. Ah, ja. Das ist ganz cool. Das ist einfach da, pedalt mal durch und sofort durchs schwarze Loch gedüst. Ja. Das ist die ganze Frage von einem Physikprofessor, glaube ich. Du bist auch viel weniger belästigt im schwarzen Loch. Ja, aber es ist ein schwarzes Loch, hallo. Sei mal nicht so koloristisch. Ah, nicht, von Eike Kühl, ich dachte schon, das wäre von Stephen Hawking. Okay. Schlagworte. Das neue Buch von Stephen Hawking. Sexueller Missbrauch. Ja. Also, Humongous und das schwarze Loch. You want Humongous? You want? That's Humongous, what? Disgusting, disgusting. Okay, Moment, um welche Partei geht es? C, D, Piraten. Das heißt, eigentlich geht es um alle, ist der Witz dabei. Ah, das ist ja lustig. Die Edition F-Seite, über die haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet. Das ist die von dieser einen Pseudo-Journalistin, Theresa Bücker, wo sie da gibt es ja hier oben diese komische Jobbörse, wo du dir dann da so ein paar Ideologen herholen kannst. Und da gab es hier halt von dieser Jenna Behrens, christlich, mit diesem Beitrag hier von wegen, Sexismus, weil, wie war das, irgendwer hat irgendwen gefragt, ob er die ficken würde und irgendwer hat sie niedlich genannt oder so. Aha. Also so ähnlich wie fucking im Fahrstuhl nach dem Kaffee ausgefragt. Ja, so ähnlich, ja. Sie macht da ganz viele Fässer auf, aber das sind so die zwei Hauptvorwürfe. Das Ding ist halt, dass sie eine Quereinsteigerin ist und halt sehr schnell auf diese Posten gekommen ist. Ich meine, der Chris kennt das ja, das geht eigentlich nicht so schnell. Aber offensichtlich sind manchmal die Glasdecken, an die man in Wirklichkeit angeblich stößt, vielleicht auch mal Glastreppen. Ja. Und dann funktioniert das halt. Und dass es da Leute gibt, die neidisch werden und da, aber als wenn das nur Männer wären, die da neidisch wären. Geh mal ein bisschen hoch da im Artikel. Ich habe da was gesehen, das würde ich gerne mal lesen. Gerade bei den Frauen ist das halt häufig so gewesen, auch bei den Piraten, wo es ja immer so Männerpartei, tralalala, die haben sich auch ohne Ende aufgeregt. Aber wenn du dir mal anguckst, 2013, wer da alles Kandidat war zur Bundestagswahl, da waren Frauen komplett überrepräsentiert und also schon mehr als 50%. Und wenn du das dann noch vergleichst, wie viele Frauen eigentlich in der Partei waren, und das waren halt ja so üblich, wie das halt in deutschen Parteien ist, waren halt irgendwie so zwischen 20% und 30%, ne, also halt eben die Minderheit, dann war das halt viel mehr eigentlich auch alleine an Anteil in der Partei. Mit anderen Worten, als Frau in der Piratenpartei 2013, da war das quasi garantiert, dass dich irgendwer da auf irgendwelche Mandate hievt, also zumindest als Kandidat natürlich, und oder dich irgendwo in irgendwelche Vorstände wählt und so. Das war eigentlich garantiert ganz ohne Quote oder so, weil die sich ja von dieser ganzen Geredereihe von wegen Männerpartei und oh Gott ja so haben vollsülzen lassen, dass sie dann alle selber schon immer gemeint haben, so ja, hier ist eine Frau und da haben wir eine Frau und hier haben wir noch eine gefunden und so. Da brauchst du gar keine Quote dafür. Ich finde auch sehr interessant, dass da in dem Text drin steht, dafür wird immer wieder an mich herangetragen, dass ich von Mitgliedern als nimmersatte Karrieristin bezeichnet werde. Das ist nicht wirklich irgendeine gewertete Aussage, das ist einfach eine Beobachtung. Eine nimmersatte Karrieristin, also jemand, der schon irgendwie, die beschwert sich hier, dass sie wie in der Schule, weißt du, so, ich wurde in der Schule als Streber bezeichnet, das ist nicht gut. Ja, ich meine, weißt du, wird man sagen, so, ja, die wird bestimmt, meine Mutter würde sagen, ah, sexistisch, wenn man sagt, ja, die macht Karriere, die ist gut, die wird oben ankommen, dann heißt es, ah, das ist auch irgendwie beleidigend, weil ich bin eine Prinzessin, behandel mich auch so, weißt du, keine Ahnung. Ja, interessant wäre es jetzt, wenn man sagt, ja, der wird meine Mutter. So ein Spruch wie echte Chancengleichheit, was hier halt steht, das ist halt auch ein ganz klarer Talking Point, ne, aus dieser ganzen Gruppe. Also echte Chancengleichheit, das ist so ein anderes Wort für wir brauchen eine Quote oder der Pay Gap muss beseitigt werden, diese ganze Scheiße. Geh mal noch ein bisschen hoch, da ist dieses Zitat, fixst du die? Ich würde gerne den Kontext dazu wissen. Und da. Als eine Freundin mich vor kurzem fragte, wie sie sich in der Partei engagieren kann, hätte ich ihr beinahe gesagt, lauf weg, so schnell du kannst. Wow. Classy. Ich wollte ihr vom Abgeordneten erzählen, der besonders aktiv Gerüchte über meine angeblichen Affären verbreitet, weil er mich offenbar als Konkurrenz sieht und Angst um seine erneute Kandidatur hat. Um Senator, der auf einem Parteitag meine Tochter begrüßte, eine kleine süße Maus, der dann pausierte, mich ansah und fortfuhr und eine große süße Maus. Derselbe Senator, der einen Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus vor meiner Nominierung fragte, fixst du die? Das ist einfach bestimmt irgend so ein seniler Typ, der nicht mal da arbeitet, so der Hausmeister einfach. Eine große süße Maus. Der letzte Satz ist auch sehr interessant. Also es klingt so, wie es geschrieben ist, als ob sie das nicht selbst gehört hat, als ob es aus einer dritten Quelle kommt. Ja. Und dann ist wieder die Frage, wer hat dir das erzählt? Ist das wirklich genauso vorgekommen oder stellt es jetzt auch nur so extrem dar? Das hat er ja offenbar nicht zu ihr direkt gesagt. Hallo, Beweislage ist sexistisch. Ja, Tatsache. Gina Lisa, Hashtag. Einfach auch nur dieses, du hörst einen dummen Spruch als Politiker. Wow, du bist jetzt verletzt oder was? Also ernsthaft, so, du willst doch Politik machen und oben ankommen. Vielleicht sind die Worte so nie gefallen und jemand will einfach nur deinen Posten haben und guckt, ob du rumheulen gehst. Ich gehe zu den richtig psychopathischen Ellenbogen, gehe dann auf den Spielplatz und dann beschwere ich mich hinterher bei Mutti, dass ich einen Ellenbogen ins Auge gekriegt habe oder was. Ich meine, Politik ist noch nie was für Leute mit dünner Haut gewesen. Ne? Ja. Was ich eben auch zu den Piraten sagen wollte, ja, man muss sich angucken, wie sind die Frauen der Piraten von den Medien behandelt worden, wie sind die Männer der Piraten von den Medien behandelt worden. Für die Weißband ist immer gleich irgendwie Trara aufgebaut worden und den Ponada hat man verarscht. Ja. Ohne Scheiß. Definitiv. Also auch und auch Julia Schramm und diese ganzen Leute, ne? Also, dass die mal richtig durch die Mangel gedreht wurden, das war auch nur von so Leuten wie Don Alfonso, der damals auch schon richtig viel über die Piraten geschrieben hat. Der auch eigentlich erstmal, wie man auch, wir haben ja auch noch gleich so einen Beitrag von ihm, weil er nämlich anfangs so ein richtiger Fan war quasi von dieser Piratenidee und das halt auch sehr lange begleitet hat und dann aber halt auch einer der ersten großen Kritiker dann wurde, ne, als diese ganze Nummer dann da losging mit dem Progressiven und so. Interessanterweise kritisiert sie hier selbst auch die Frauenquote. Sie bringt das nicht als kritisierend rein, aber sie bringt trotzdem die Frauenquote rein. Sie schreibt da ja, dann kann ich dir erklären, dass mein Ortsverband mich vorgeschlagen hat, weil er daran glaubte, dass eine junge Frau gut für die Wahlliste und die spätere Fraktion ist und es eine Qualifikation gibt, die sich nicht in der Zahl aufgehängter Plakate bemisst. Der Rest ist dann Ortsverbandsarithmetik und ja, auch Frauenquote. Da haben wir es doch. Das ist einfach. Also ich habe dazu eine kleine Anekdote. Also ich bin in Thinktanks. Ich habe relativ viel mit Thinktanks zu tun. Und da gibt es eine Geopolitikerin, die heißt Christine Fair. Und die spricht Urdu und tut halt in Pakistan sich sozusagen stark mit dem Staat auseinandersetzen, mit den Leuten dort, mit der Religion und mit der Region generell. Und auf einer von ihren Reisen nach Pakistan wurde sie vom Geheimdienstchef angehalten und er meinte, dass wenn sie nicht aufhört rumzuschnüffeln, dass sie von der kompletten Kompanie vergewaltigt werden wird. Und ihre Antwort war, sind die Berittner oder sind es Fußsoldaten? Und ist ihres Weges gegangen. Ich meine, ein sexistischer Kommentar ist natürlich gammelig, aber so wie die Christine Fair das gelöst hat, finde ich das irgendwo, das kann man bewundern, dass man mit einem dummen Spruch das kontert und das mal in einem Vortrag als Side-Story erwähnt. Aber eine Politikerin, die süß mit dem Spruch süße Maus in Deutschland bekannt werden möchte, weil niemand hat sich für sie vorher interessiert, finde ich ekelhaft. Ich finde das einfach nur ekelhaft. Die Frau kann nichts, macht nichts. Und wir sprechen jetzt über sie, weil sie eine süße Maus ist oder was. Ohne Spaß. So eine wie die Christine Fair. Die finde ich auf jeden Fall auch gut. Da fragt man sich falsche Partei? Nein, sicherlich nicht. Das Problem ist parteiübergreifend bekannt. Im Journalismus, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft. Wir lösen es sicherlich nur, wenn es mutige Beiträge wie diesen gibt, der auf meiner komischen Plattform erschienen ist. Die ist offen. Machen. Sie beschwert sich nicht, dass sie als süße Maus bezeichnet wurde. Sie wurde als große süße Maus bezeichnet. Und vor allen Dingen, was denn gemeinsam verändern? Ja. Frauen ansprechen oder was gemeinsam verändern oder irgendwelche Listen wählen gemeinsam verändern. Da wäre ich übrigens dafür. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung aus der Politik bisher mit Frauen in der Politik ist nicht gerade die beste und deutet nicht gerade darauf hin, dass man da 50% von haben sollte oder mehr. Da unten Ruth Bucherpfennig. Ruth ab für diesen großartigen, mutigen, wichtigen und ehrlichen Text. Vielen, vielen Dank. Ja, das so ist brave. Pures Virtual Signaling. Ja. So brave. Das ist wieder die Vorstufe von jeglichem Strohmann-Argument. Weißt du, Virtual Signaling ist es nicht. Virtual Signaling funktioniert, wenn du das öffentlich machst und dass da Leute gibt, von denen du weißt, dass sie das sehen werden. Das macht sie doch in dem Forum, in dem sie da drunter postet mit ihrem Namen. Ja, okay. In dem Sinne, hast schon recht, ja. Aber immer dieses Ausweiten auf alle Bereiche der Gesellschaft, Wissenschaft, Politik, überall ist das so. Man kann natürlich nicht spezifisch werden und hat nur zwei anekdotische Beispiele jetzt, wobei einem ja offensichtlich, dass ihr nur über den dritten erzählt wurde. Und damit macht sie jetzt so ein Fass auf. Und alles andere ist persönliche Erfahrung und more feelings, so ungefähr. Deswegen muss jetzt was getan werden. Das ist. Im Endeffekt landet man halt immer da, wo man landen will, okay? Wenn sie wirklich in der Politik mitmischen wollte, dann würde sie sich nicht von solchen Kommentaren aus der Bahn rauswerfen lassen. Ja? Aber das will sie nicht. Sie will halt eben ihren kleinen Bericht da haben, ihre paar Zeilen im Internet, bei denen sie sich da als das Profi-Opfer ausgeben kann. Aber das hat nichts mit Politik zu tun. Aber es schadet doch letztendlich ihr nur. Es ist doch wirklich so, dass sie jetzt nur darüber bekannt geworden ist. Und das wird ihr jetzt auch ewig anhängen, dass sie diejenige ist, die sich über so eine Kleinigkeit beschwert hat. Ja. Und so immer in ihrem Namen heften. Ich verstehe nicht, warum man so einen Schritt macht. Wahrscheinlich hofft sie darauf, dass die Leute sie jetzt nicht mehr kicken können. Weil wenn sie beim nächsten Mal nicht mehr aufstellen, dann wird es wahrscheinlich heißen, ja, das ist ja nur, weil sie sich dagegen gewehrt hat, dass ihr so sexistisch zu ihr wart. Die haben ja auch gleich versucht, einen Betroffenheits-Hashtag aus der Taufe zu heben. Der hieß Sexismus in Parteien, glaube ich. Ja, finde ich gut. Ist aber relativ schnell glücklicherweise wieder versandet. Ja, da haben sich auch jede Menge drunter gemeldet, halt eben Leute so wie ich. Und andere Leute, die ein bisschen was Vernünftiges da reingeschrieben haben, weil es ist halt Quatsch. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei der CDU zugeht. Vielleicht ist das bei CDU und SPD mehr so Bierzeltatmosphäre da teilweise. Aber überall, wo ich bisher gewesen bin, da hat da keiner irgendwie Zeit gehabt, irgendwelche süßen Mäuse zu kommentieren oder irgend so ein Bullshit. Warum tun die Leute eigentlich, als sei Sexismus das Schlimmste, was so passieren kann oder dass es überhaupt was Schlimmes ist? Das ist doch so absurd. Leute, ihr habt doch schon die Möglichkeit zu wählen, ihr habt die Möglichkeit zu tragen, was ihr wollt, hinzugehen, wohin ihr wollt. Alles ist doch cool, Mann. Warum dann noch weiter mit Sexismus brauchen? Es geht dabei immer um die Neudefinition des Begriffs Feminismus. Es gibt einfach keine Probleme mehr. Man kann sich nur noch über Nichtigkeiten aufregen und deswegen wird jedes Mal jede Kleinigkeit aufgebauscht zu einem Problem, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Was anderes ist es nicht. Das ist halt, ja, und das ist halt, geht doch mal in die Politik, geht doch mal gucken, wie haben das denn Frauen wie Rita Süssmuth, wie die Leuthäuser Schnarrenberger, wie die Witzorek Zeul und wie sie alle heißen, wie haben die das denn gemacht, dass die so weit gekommen sind, in ihr Parteien Ministerämter hatten, Vorsitzende von Parteien waren? Wie geht denn das zusammen mit diesem absolut frauenfeindlichen Klima? Warum haben die Boys Club Members da nicht vorgesorgt und haben die ausgebotet? Ja, zum Beispiel was die Schwesig angeht. Die Schwesig ist zum Beispiel ein gutes Negativbeispiel für den ganzen Quatsch. Mhm. Weil die ist ja auch so eine Quereinsteigerin, eine sogenannte. Und ja, sieht man ja, was für eine super Qualität hinter dieser Person steckt. Man kann sich bei der Politik nicht über Sexismus beschweren, wenn es eine Frauenquote gibt. Die wurde explizit dafür gemacht. Dann die gibt es ja nicht die immer. Die gibt es nicht in allen Parteien, die gibt es in manchen Parteien. Also bei den Grünen gibt es auf jeden Fall eine Frauenquote, bei der SPD gibt es eine Frauenquote, da gibt es auch quotierte Rednerlisten. Also das quasi, wenn jetzt jemand so richtig schön Progressive Stack-mäßig, wenn jetzt sich nicht genug Leute finden, die da zu irgendeinem Thema sprechen können, die halt Männer und Frauen sind, dann wird halt die Diskussion an der Stelle beendet. Und das ist dann egal, wenn da noch 10 Männer stehen, die was Vernünftiges zu sagen haben, die haben halt eben die falschen Geschlechtsorgane, so ist das nun mal. Und ja, bei den Piraten haben sie es halt immer versucht, da hat es aber bis heute nicht geklappt. Also es gibt weder, also zumindest in der richtigen Partei, bei der Jugendorganisation gab es irgendwelche Quoten und diese Rednerlisten und dieses Zeug, aber bei der normalen Partei halt eben nicht. Und ja, also es ist halt bei den Grünen auf jeden Fall so, es ist bei der SPD auf jeden Fall so, es wird bei der AfD sicherlich nicht so sein. Und ja, bei den Linken ist es zumindest so, dass es da Quoten gibt für alle möglichen Ämter. Ob es da auch sowas mit den Rednerlisten gibt, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich noch keinen zu fragen können. Muss ich vielleicht mal einen Ali fragen oder so. Ja, aber auf jeden Fall auf irgendwelchen Posten gibt es das auf jeden Fall mit den Frauenquoten. Und in irgendwelchen NGOs gibt es das ja teilweise auch. Da hat er uns ja eben schon ein paar Sachen zu erzählt hier von ATAC und so. Ja, bei ATAC war das echt gut. Da war, da bin ich zur bundesweiten Veranstaltung gefahren als Delegierter. Und dann tust du sozusagen in den obersten Rat, der die NGO verwaltet und halt ein Stück weit lenkt, tust du Leute reinwählen. Und die Quote ist halt dort so umgesetzt, dass wenn du dich als Frau zur Wahl aufstellst, keine einzige Stimme bekommst von jemand anderem. Also du musst dich selber wählen. Und wenn du sonst keine andere Stimme bekommst, sich aber nicht genügend Frauen aufgestellt haben, kommst du automatisch in das höchste Gremium der NGO. Das Lustige an der Sache ist, einfach an der Basis hat sich eigentlich jeder gefreut, wenn mehr Frauen da waren. Aber es ist halt jedes Mal so gewesen, dass du halt irgendwie 8 Männer und 2 Frauen hattest. Und dann ist man noch besonders nett und tut besonders viele Posten den paar Zuschachern. Und aber im Endeffekt ist es halt absolut realitätsfremd, dass du kein Engagement von jemandem an der Basis hast und eine Überrepräsentation dann ganz oben, weil du eine Quote hast, damit du als Quereinsteiger, Inkompetenzperson sagen kannst, es dreht sich jetzt um mich. Ich meine, du kannst dich ins höchste Gremium von einer 30.000 Mitglieder starken NGO wählen, selber mit einer Stimme, und du kommst rein, weil es nicht genügend Leute gibt, die sich mit aufstellen. Das ist für'n Arsch. Quote ist für'n Arsch. Ja. Also, das ist, man kann mit mir gerne diskutieren, wie man mehr zur Basis bringt oder so. Da kann man gerne irgendwas machen, sich was überlegen. Aber nur eine Quote oben hin, wenn an der Basis niemand da ist, macht eigentlich die beschämt die Institution selber, weil es das einfach unfair wird. Also es ist von Arsch. Ja, und es ist halt leider auch wirklich so, dass es im politischen Bereich halt viele Frauen, die sich da engagieren, das aus den Gründen machen, weil sie halt meinen, so ja, jetzt mache ich hier irgendwie die Geschlechtergerechtigkeit und so ein Kram. Und das ist ja, ich meine, deswegen gibt es unseren Stream ja und diese ganzen Sachen, die wir ja schon erlebt haben, dass das halt eben meistens alles gut gemeint ist. Wenn man jetzt wirklich das mal positiv sehen will, ist es gut gemeint, aber ansonsten ist es halt absolut nicht gut gemacht und es führt halt teilweise wirklich zu ja, richtig ätzenden Dingen und ja, wir haben auch noch heute was zur Sexualstrafrechtsreform, müssen wir jetzt auch langsam ein bisschen Gas geben, weil sowas kommt dann nämlich auch bei raus. Wenn ich mir immer die Frauen hinhole und sage, hier, kommt mal alle her, es ist ja, die Gesellschaft, die ist so frauenfeindlich, also müsst ihr jetzt hier überall an eurem Wesen, soll die Welt genesen, alle reinkommen und hier euren Kram verbreiten, also ja, tut mir leid, aber ich muss auch sagen, ein positives Beispiel gab es auf jeden Fall bei der Piratenpartei und zwar war das die eine Dame aus Hameln, die immer, also die war Bundestagskandidatin auch 2013 und ich glaube auch in den Vorstand von der Hamelner Gruppe da von den Piraten und die hat immer in sämtlichen Diskussionen immer den Leuten gesagt, so ja, hier, das ist nicht satzungskonform, wenn die dann anfangen wollten mit Piratinnen und so, weil in der Satzung stand halt drin, die Mitglieder heißen Piraten. Stand halt so in der Satzung. Und wenn dann irgendwer sagen wollte, so Piratinnen und so, oder Piratinnen und Piraten, hat sie immer gesagt, so nee, hier, guck mal in die Satzung, da steht Piraten und ich bin Pirat und nicht Piratin und so ein Zeug. Und die war echt vernünftig. Und die hat das auch... Die hat das auch nicht gemacht, weil sie irgendwie Frauenpolitik machen wollte oder so, sondern der hat ganz andere Ideen gehabt. Und das hast du auch sofort gemerkt. Der Begriff Piratin ist doch genau dasselbe, wie wenn Leute sich da überlegen würden, so, wenn jemand einfach im Raum dasteht in der Menge und sagt, wir sind alle Menschen. Und dann sagt eine Person, ich bin eine Menschin. Ja, so, ein typischer Fall von internalisierter Misogynie. Menschen. Liebe Menschen und Menschinnen. Wenn du gehst miteinander essen und dann sagt sie so, kannst du mir bitte die Salzstreuerin rüberreichen? Dann guckst du sie an und denkst du so, ich gehe jetzt. Weißt du? Leute, das Ding ist einfach, wie das der Alternative für Deutschland da einer von den Leuten da als Ansprache, als Begrüßung gemacht hat, so liebe Männer, liebe Frauen, liebe A-Gender, liebe so Asexuelle und so weiter. Trans Mann, Trans Frau, Stern, genau. X, Stern, ja, Y. Ja. Ja, auf jeden Fall zu diesem Ding hier mal, um hier mal ein bisschen weiterzukommen im Thema. Das ist hier wieder dieser Hagen, den hatten wir letzte Woche auch schon, als es wie hieß der Typ, Kollege, der nicht trinkt, ja, geht, ja. Und so, mit den dopen Hose. Ja, Kollege trinkt nicht. Stream. Und jetzt macht er hier zu wenig Frauen. Der Politik ist wirklich ein Problem. Aber wenn mir das Thema am Herzen liegt, gehe ich doch nicht in die CDU. Und dann wird er ja aufgeklärt, dass ja die CDU in den Bereichen besser aufgestellt ist als viele Linke. Crowd gerade im Chat so, warum liegt hier überhaupt Stroh innen? Sehr schön. Man geht trotzdem nicht in die CDU. Genommen, wenn es Frauen in der Politik geht, dann wäre es eine gute Wahl. Und dann sagt er hier, wenn dir Menschenrechte und sonstiges komplett am Arsch vorbeigehen, ja, weil die CDU auch überhaupt gar nichts von Menschenrechten hält, aber wirklich gar nichts. Mimeninnen von Pepeninnen. Ja. Der Chat einfach. Und unten drunter eine Trollin. Ja. Trollin. Ja. Frauen haben in der Politik nichts verloren. Trollin. Eindeutig. Das ist inhaltlich, du hast dich auf Frauen der Politik bezogen, was abhängig von Inhalten ist. Also wenn die Nazis eine gute Frauenpolitik machen, könnte die Jasmina die auch schon mal empfehlen. Ja. Hauptsache ja. Frauenpolitik ist ja, Inhalte sind Kontext. Hier, Chris, lass noch mal kurz einen Bogen zu dem VR. Ich habe in den Chat ein, zwei Videos von diesem Allspace VR reingepostet. Blend mal das zweite davon ein. Oder das musst du erst mal runterladen und ernsthaft? Kannst du das nicht im YouTube nächste Woche machen oder so? Aber wir haben doch gerade über den Artikel geredet. Ja, aber es dauert jetzt 15 Minuten, bis ich das irgendwie... Ja. Na gut, warte hier, ich poste mal ein Bild rein, wie das so ungefähr aussieht in diesem Allspace VR, damit sich auch die Zuschauer genau, also das kannst du mal anzeigen. Also so ungefähr, man kann sich den Terror förmlich ausmalen. Ja. Ja, wo sind denn da Brüste an den Figuren? Es gibt auch andere Models, wo du dann halt so, da siehst du so ein bisschen aus wie ein... Ach so, das sind Dungeons and Dragons Nerds. Natürlich gibt es da keine Brüste. Safe Space VR. Also es gibt da, warte, hier gibt's, ich glaube, das ist eins, wo man, die Avatare, die sehen halt so ein bisschen aus wie so Facebook-Avatare. Wie so Facebook-Smileys mit den Dings. Aber so... Das ist der pure Terror. Der Realität, ey. Das ist so hyperrealistisch, da würde ich auch Angst kriegen. Da muss man ein Zeitlimit von einer Stunde machen, ansonsten weiß man nicht mehr, was echt ist. Ja, genau, so, keine Pixel. Vor allem der da oben. Hier, ja, war das bestimmt, der fliegt. Links auf jeden Fall ein gutes Rape-Face. Da siehst du es in den bösen Knopfaugen. Nee, aber das, und in dem Video sieht man halt, man kann halt die Hände, also das ist auf Samsung VR-Support oder sowas, sodass du es mit dem Handy praktisch in so eine Halterung stecken kannst und sehen kannst. Aber dann kannst du die Hände nicht benutzen. Aber dafür brauchst du eine Vive im Prinzip. Und dann siehst du aber an dem Modell praktisch den Controller auch, der dann da virtuell in die virtuelle Realität eingeblendet wird. Mhm. Also, ganz ehrlich. Ja, also und das Frauen so schmal, das ist Sexismus. Und dass die so ein Bild hier bei dem Artikel nicht irgendwie reingemacht haben, sondern stattdessen dieses Titelbild, was ja mit den was ungefähr so aussieht wie so ein Internet-Hacker, wo man die dann mit den Skimaske und mit dem Hammer am Computer und sowas sieht oder mit einer Lupe am Computer. So seriös ungefähr ist das. Also Der ganze Artikel wäre zusammengefallen, wenn die... Ja, wer hätte das gedacht? Ein Artikel über Sexismus, der vollkommener Bullshit ist. Aber hör mal, meine Frage ist jetzt, kann man darin vergewaltigt werden? Unbedingt. Ja. Es kommt auf die Vergewaltigungsteilnehmer an, wie die das selber einschätzen. In Soviet Russia, you rape VR. Wunderschön. Davon würde ich auch ein VR-Trauma kriegen. Naja, jedenfalls, das ist hier dieser Artikel von Don Alfonso über die AfD und ihre Resistenz gegen Piratenfehler. Und ja, ich kann nur sagen, es ist alles mal wieder komplett richtig, was er hier schreibt, gut recherchiert und ja, man merkt halt, dass er Ahnung hat. Und du willst dann nicht über den Meißner hinweg scrollen, einfach so, ohne den Tweet zu zeigen. Da, sächsische CDU-Bundesabgeordnete Bellmann von Koalition mit der AfD, ich fordere ein Verbot der Bundestagsabgeordneten Bellmann. Das ist der Herr Meißner, der sich in den letzten Wochen damit hervorgetan hat, die Amadeo-Antonio-Stiftung vor allzu viel berechtigter Kritik zu bewahren. Der also sagt, Hate Speech ist ganz schlimm und dann fordert er mal schnell das Verbot eines Menschen, der ihm nicht genehme Ideen hat. Ja, ich habe heute mal den Twitter-Account von dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenbundes aufgerufen und da waren auch jede Menge Retweets von diesem Herrn Meißner. Mm. Scheint ein großer Fan zu sein. Kein Mensch ist illegal und so, gell? Tja, die falschen Menschen schon. Tja, aber der Meißner, der ist eh, ich keine Ahnung. Das ist so ähnlich wie diese, wie heißt der, Niedergemeier oder so? Das ist auch so ein Spasti. Niedergemeier, und der hat eine Seite Niedergemeier. Und der redet von so Sachen wie eurozentrische, westfaschistische Weltanschauung, die andere Kulturen nicht gleich anzieht. Leute, warte mal kurz, geh mal kurz nach oben, da ist sowas total Merkwürdiges gerade, habe ich gesehen. Da, warte, nein, runter die Grafik, da. So wie die Piraten erfolgreich wurden, weil die internetkritische Blockpartei CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke, Netzpolitik, was ist das? Ist das ein Formatierfehler oder ist das wirklich so ein Ding? Nee, ja, als die Blockpartei CDU, CSU, SPD, Grüne. Ja, in Blockschrift und als Block geschrieben. Ja. So wie früher in der DDR. Richtig. Okay, verstehe. Aber stimmt ja auch, auf dem Thema waren sie ja alle Keine Nur, dass man das so schreibt, finde ich irgendwie merkwürdig. Keine Unterschiede. Von daher. Das ist auf jeden Fall mal ein schönes Stilmittel. Besser als irgendwelche komischen Sterne auf jeden Fall. Oder Echoklammern. Echoklammern. Ja. Wo stand denn dieser Spruch, den ich so gut fand? Sachsen hat 1 Million Platz für neue Menschen? Die Alten sind kaputt, man muss die ersetzen. Ja, die Frau Kahane hat doch auch gesagt, es gibt zu viele Weiße in Ostdeutschland. Die Piraten haben das Netz gegen all die Oettingers, Gabriels und von der Lanz verteidigt, die darin nur einen Wirtschaftsraum, eine Datenfundgrube und einen Ort für Verbrechen sahen. Tja. Und das ist auf jeden Fall so auch der Spirit, der da mal geherrscht hat in der Partei. Heute müssen die Weltraumaffen das alleine machen. Ja. Ja, ja, so kriegt er dann hinterher verlinkt. Auf jeden Fall sehr lesenswert. Und er hat leider auch recht. Also mit der AfD wird das so nicht laufen, weil. Oh mein Gott, über Gott und die WW-Welt. Ja. Über Gott und die WW-Welt. Ja, ja, ja. Das ist ja jetzt hier diese schöne Entschuldigungsseite hier vom Justizministerium, die Initiative gegen Hasskriminalität im Netz. Was ist denn das für ein Foto schon wieder? Ich verstehe diese Grafiken nicht. Vor allem jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen Hass, Kriminalität. Also ist jetzt schon klar, dass es um kriminelle Dinge geht, weil erst ging es ja nur um Hass. Ich glaube, dass das Justizministerium hatte einen Mitarbeiter, der gedacht hat und er hat gesagt, Leute, es macht keinen Sinn, was ihr da redet. Wir sollten dann wenigstens klarstellen, dass wir als Justizministerium irgendwie nur mit Kriminalität zu tun haben, weil es geht, der Rest geht uns nichts an. Deswegen, glaube ich, haben sie diese Gelegenheit genutzt, um das so ein bisschen umzustylen, was ihr Anteil daran ist. Erklärt mir aber bitte mal dieses Bild da oben. Ist die Taskforce kein Kontroll- und Zensurgremium? Das wäre damit auch geklärt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Initiative gegen Hasskriminalität im Netz, wenn dann jemand Kreditkartendaten klaut und er die nur von Schwarzen klaut, dann muss man dem beibringen, alle Kreditkarten dann zu klauen oder was? Nein, ich weiß so, dass das, die machen irgendeine Initiative, die absolut nach hinten losgeht und dann müssen sie sich mehrfach davon distanzieren, dass sie nicht versuchen, Artikel 5 zu vergewaltigen und aber jeder sagt, hör doch mal endlich mit dem Missbrauch auf. Das ist Rechtsbeugung und es wird immer ekelhafter. Mit jeder Distanzierung, wo sie nicht in der Lage sind, einen konkurrenten Plan aufzustellen, zu sagen, was sie denn gerne machen wollen, außer auf Artikel 5 pissen. Also mehr machen sie nicht. Also das ist... Doch, da unten ist so das 12-Punkte-Programm für bessere Bürger. Vor allem geht es doch jetzt auch wieder um die Auslagerung dieser Maßnahmen. Also auslagern aus der Regierung in die privaten Unternehmen, wo man dann sich nachher die Hände in Unschuld waschen kann und sagen kann, ja, oh, wir haben hier nicht zensiert, wir haben hier keine Rechtsmittel eingesetzt und so weiter. Das machen alles die privaten Unternehmen. Ist halt dabei, die Internetwirtschaft und dann hier wieder diese freiwillige Selbstkontrolle, die wir eben schon in dem Pamphlet gesehen haben, Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland. Da geht es wahrscheinlich um irgendwas mit Migration, denke ich mal, weltoffen. Jugendschutznet ist ja auch bekannt als, also jetzt gestern habe ich glaube ich gelesen, dass die auch irgendwie fordern, dass man Pornofilter in alle Browser einbaut. Ja, ja, das war vor ein paar Jahren glaube ich sogar schon mal ein großes Thema. Und dass die sind ja auch in der Twitter Trust and Safety Council sind die auch drin, Jugendschutznet. Clicksafe.de ist auch Twitter Trust and Safety Council. Mich würde mal dieses 12-Punkte-Programm. Okay, sorry. Die Nazis, aber die Antonio-Stiftung ist halt diese Verleumdungskampagne, die wir am Laufen haben, zusammen mit der Zeit. Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, das ist dieses Ding, wo auch diese GEMA-Gate-Nummer da drin stand. Yeah. Und Anita Sarkeesian, die das arme Opfer. Oh. Und die Plattformanbieter, Google, YouTube, Facebook und so weiter. Und ja, das 12-Punkte-Programm. Anwenderfreundliche Mechanismen. In der Tat. Das anwenderfreundliche Mechanismen zur Übermittlung von Beschwerden. Und das ist ein Punkt. Überprüfung konkreter Maßnahmen innerhalb 24 Stunden. Ja, das haben sie da irgendwie auf die Gemeinschaftsrichtlinien hin. Das weiß ich auch nicht, warum hier das Justizministerium die Leute dazu bringen soll, auf die Gemeinschaftsrichtlinien hin innerhalb von 24 Stunden irgendwas zu prüfen. Und, aber die meinen schon die Richtlinien dann der Plattform. Ja. Ja, okay. Eben, ja. Ja, ja. Einsatz spezialisierter Teams und Unternehmen, das klingt so ein bisschen nach diesen Tricks, die Amerika immer macht. Diese Qualified Intermediary nennt sich das dann. Das haben sie auch im Prism-Programm und so gemacht. Dass es dann heißt, so, ja, hier nehmt ihr teil in unserem Programm. Also, ihr solltet lieber teilnehmen, weil ansonsten, oh, das kann böse enden. Ja, wie nehmen wir denn da teil? Ja, wir setzen euch da so einen qualifizierten Mittelsmann hin. Und das ist dann der Vermittler zwischen uns und euch, der dann quasi dafür sorgt, dass alles gesetzeskonform und so abläuft. Und dann uns nur die Sachen schickt, die wir auch wirklich brauchen und haben sollten und so. Warte mal, Leute, da steht ja auch da der letzte Satz, macht das mal auch da. Denen der Taskforce vertretenen Unternehmen stehen juristische Fachkräfte zur Verfügung, die erforderlichenfalls eine juristische Prüfung vornehmen können. Das heißt, die haben die Fachkräfte, die juristischen, da, brauchen sie aber nicht unbedingt konsultieren, um was zu machen? Also will der Staat jetzt eigene Leute in die Unternehmen einschleusen, damit die dann doch letztendlich... Nee, ich glaube, die meinen einfach mit den juristischen Fachkräften, meinen die einfach, klar hat Twitter eine Rechtsabteilung. Ja, und so. Und die müssen ja auch, wenn da jemand auf Facebook die ganze Zeit irgendwie Hakenkreuze postet, müssen die ja auch, damit sie selber nicht regresspflichtig werden, was tun. Also dafür werden die schon Fachleute haben. Ja, nur meine ich halt den Teil mit, dass es erforderlich ist. Also wenn es erforderlich sein sollte, wird es gemacht. Ja, da steht nicht erforderlich, da steht, die haben das. Also ich meine, da steht, lieber ist hier die erforderliche, den Unternehmen stehen Fachkräfte zur Verfügung. Kann bedeuten, die können anrufen und dann sagt ihnen einer was. Kann bedeuten, die haben die ja alle schon. Kann alles Mögliche bedeuten. Ja, das ist auch nicht so wichtig eigentlich. Hierzu zählt zu Fernrechtswerte, Inhalte, bla bla bla. Fernrechtswerte, gut, das ist ja eigentlich klar. Statusberichte an die User. Verfassen kontinuierlich Kommunikation mit den Nutzern bei Rückmeldung und Beschwerden. Okay. Ja, jetzt ist es, glaube ich, interessant. Anpassung der Nutzungsbedingungen. Okay, in der Taskforce vertreten Unternehmen unterhalten und implementieren strikte und transparente Nutzungsbedingungen. Wir treffen ihren Umgang mit Inhalten, die Hass schüren oder Gewalt aufstacheln. Hat nichts mit juristischen. Ja, also wenn man hier Druck, letztendlich Druck ausüben, wenn wir sagen, okay, Twitter, Facebook, YouTube, ändert eure Nutzungsbedingungen, weil sonst passiert was. Oder, also ich meine, was ist denn jetzt der Anlass zu sagen, okay, es wird ja gesagt, rechtswidrige Inhalte sollen entfernt werden. Das ist ja bisher auch schon so. Aber die Anpassung Nutzungsbedingungen soll jetzt noch darüber hinaus erfolgen. Also außerhalb von rechtswidrigen Inhalten. Ich glaube, das ist so ein Ding, weil die ja immer rumbitschen, dass Facebook so intransparent wäre. Also, ja, aber dann kriegst du irgendwas und dann kriegst du irgendwann wieder, ja, wurde stattgegeben oder wurde nicht stattgegeben. Und die meinen jetzt halt, dass sie das wahrscheinlich dann noch groß und breit ausführen sollen oder so, was sie jetzt gemacht haben mit der schwierigen Beschwerde. Und warum sie jetzt nicht tätig geworden sind. Also. Was wollen die haben? Deutsche Bahnbuch oder was? Ja, wir müssen dafür sorgen, dass der Staat sich in diese Firma einmischt. Ja, wird alles besser. Ja, schon der Mitarbeiter. Ja. Austausch mit den bestehenden deutschen Beschwerdestellen, /NGOs. Ja, die kennen wir ja jetzt schon. Dies umfasst die Sensibilisierung und Bewusstseinsschaffung für aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Situationen. Ja, das ist Gehirnwäsche. Sensibilisierung, einfach wie das auf Universitäten auch gemacht wird, dass es solche so Sensibilisierungskurse gibt, die man besuchen muss. Ja. Ja, also in dem Fall, ne, das ist dann halt die Amadeo-Antonio-Stiftung. Das ist ja hier und diese ganzen Leute hier, Netz gegen Nazi, ClickSafe, Jugendschutznet und für ein weltoffenes Deutschland. Aber das ist doch echt ziemlich eine homogene Gruppe. Da gibt es, warum gibt es da keine irgendwie anderen Positionen? Weil das die cis-heterofaschisten sind. Hashtag Netz für Nazis. Ich bin für Trans-Nationalsozialisten. Das ist auch noch gut hier. Förderung der Arbeit von NGOs und von Bildungsangeboten. Das breit angelegte Melden und Flaggen von Inhalten. Das ist doch unglaublich. Breit angelegt. Was bedeutet das in dem Zusammenhang? Pass bloß auf, dich holen wir auch noch. Entweder wird so viel gefleckt, wie halt ernsthaft Morddrohungen sind. Oder, also... Ne? Man muss es nicht breit anlegen, man muss es richtig anlegen. Ja, und hier steht ja auch schon drin, die Partnerschaften mit den NGOs, indem sie die jeweiligen Unternehmensrichtlinien, den Meldeprozess und beschwerdefähige Inhalte verdeutlichen. Das ist mit, das sind also diese Anzeigevordrucke von der Amadeo Antonio Stiftung. Und dann geht es auch noch weiter, mit solche Partnerschaften können die Unterstützung durch die in der Taskforce vertretenen Unternehmen umfassen, die es Partnerorganisationen erlaubt, die Rolle eines Trusted Reporters oder einen ähnlichen Status zu übernehmen. Das ist dann ja. Fucking Gott, ja, das ist dieses Ding, wo uns diese ganzen Leute hier mit dieser Carsten von Mobile Geeks und alle da ja belehren wollten, dass die Amadeo Antonio Stiftung überhaupt keinen Einfluss darauf hat, was da irgendwie rausgenommen wird und was nicht. Das ist doch dieses breit angelegte Melden und Flaggen passt ja auch perfekt mit dem YouTube Heroes Programm zusammen, oder? Dass man einzelne User hat, die dann massenhaft Sachen flaggen können. Das ist natürlich viel einfacher, als wenn man das auf viele, viele Personen auslagern muss. Ja. Darüber hinaus unterstützen die beteiligten Unternehmen die NGOs bei der Bewusstseinsbildung. Boah, das liest sich alles wie purer Orwell, aber das ist ja Teenager-Kram, das zu vergleichen. Deswegen mache ich das lieber nicht. Ey, ihr seid wirklich... Oh. Nee, das ist ein Nazi-Argument auf 1984. Ja, ja. Das wird nie passieren, Leute. Okay, chillt. Ja. Das sollte in 1984 passieren. Ist es passiert? Nein, es ist 2016, bitte. Everything is super. Nee, das sollte ja nicht in 1984 passieren, aber es ist halt immer 1984. Außerdem haben wir immer noch ganz viele Länder und nicht einfach Ozeania, also bitte. Und jährlich. Ja, mach du mal mit einem. Ernsthaft. Seit 1984 tickt die Uhr zwar weiter, aber die Zeiger bewegen sich irgendwie nicht. Außerdem wurde in Deutschland auch niemals Bücher verbrannt. Wurde auch noch nie. Also, noch niemals. Niemals. Die ziehen sich hier ernsthaft auf das kritische Denken. Das ist unglaublich. Also, das ist genau das Gegenteil von dem, was sie hier propagieren. Social-Media-Plattformen können eine treibende Kraft bei der Schaffung des nationalsozialistischen Bewusstseins sein. Nee, das habe ich falsch gelesen. Aber oh, mit dem Bücherverbrennen, treibende Kraft bei der Schaffung von unserem Counter-Narrativ gegen böse Leute, die sich darüber beschweren, dass ihre Computerspiele verleumdet werden, irgendwelche Leute sich da die Taschen voll machen. Oh mein Gott, das ist ja... Das mit der Bücherverbrennung, das ging damals von den Studentenbünden aus. Das ist ja ähnlich wie heute, wo wir jetzt auch wieder Leute in den Unis haben, die ganze Zeit sagen, wir brauchen Safe Spaces und Trigger Warnings und ja auch zum Beispiel Christina Hoff Sommers ihr Buch verbrennen. So, weißt du? Ja, ich finde das Gegennarrative auch einen schönen orwellischen Ausdruck. Ne? Es sind einfach nur Narrative, es sind keine Gegennarrative. Es wird zurückgeschossen. Es impliziert, dass man die Wahrheit bereits kennt und deswegen kann man gegen die Lügen sprechen. Ne? Es impliziert, dass sie andere Narrative benutzen. Bei Punkt 11, da ist was, das will ich auch noch erwähnen, der letzte Satz da, neue Ideen und Initiativen zur Förderung einer sicheren und zivilisierten Online-Umgebung sind zu begrüßen. Das ist so, es gibt keinen Mord im Paradies, oder was? Das erinnert mich an Westerwelle mit dem einfachere, simplere, blablabla Steuersystem. Das ist einfach so ein leerer Nichts-Ausdruck. Ja, das sind auf jeden Fall die Rechtsgrundlagen, dann die wieder nichts mit dem zu tun haben, was da eigentlich gerade geredet wurde. Das ist ja auch schon ein bisschen Nazier, von dir jetzt hier von Rechtsgrundlagen zu reden. Was kann jeder Einzelne tun? Ja, und da hat ja jemand noch so das Wort Grafik verwendet und das Wort Fick ist da drin, also ist das echt schon so. Ja, natürlich brauchst du diese ganzen Internetwachen hier, weil es ist ja alles Ländersache. Aber ist es nicht eigentlich irgendwie lustig, dass sozusagen theoretisch Aufgaben, also du hast ja die Rechtsgrundlagen, also was die Polizei übernehmen sollte, dass man da jetzt eine Hate-Speech-Kampagne macht, an die man auch noch spenden soll und Leute sich freiwillig an was beteiligen sollen, was ja theoretisch die Aufgabe von der Polizei wäre, wenn es dann nicht unterfinanziert wäre. Also die Sachen zu ahnden. Ich finde es eigentlich echt lustig, dass das sozusagen irgendwelche Aktivisten-Heinis hast, die sich hochdienen wollen, um irgendwo in eine AA-Stiftung reinzukommen. Nur eigentlich im Grunde nur so ein Nebenstaatsgebilde damit, so ein semistaatliches Teil aufbauen möchtest. Also es ist ja, und hier ist wieder dieses Ding mit bestimmte Personen. Hier haben sie es sogar hingeschrieben, dass es für bestimmte Personen oder Personengruppen geht. Ich finde es auch sehr seltsam, dass sie den Begriff Hate Speech einführen und ihn selbst nicht ernst nehmen können. Sie müssen Hate Speech in solchen Anführungszeichen haben. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil das ein englischer Begriff ist. Vor allem können sie es aber nicht definieren. Man kann doch nicht so einleiten und sagen, okay, das, was wir ja eigentlich gerade ändern wollen, besprechen wollen, das definieren wir gar nicht. Das können wir gar nicht definieren. Dass man überhaupt dann weitermacht, den nächsten Schritt schon planen, anstatt dass man sich Gedanken darüber zu machen, okay, vielleicht sollten wir erstmal eine allgemeine Definition haben, damit wir wissen, worüber wir überhaupt reden, damit wir kommunizieren können, was wir überhaupt machen wollen. Ja, und im Chat da, Faktotum schreibt auch, der Doktorand-Definitionen sind ja auch unpraktisch. Ja, genau. Es ist natürlich viel einfacher zu sagen, okay, wir belassen das. Hier wird dann behauptet, dass es da nur um solche Formen von Hate Speech geht, die gegen Gesetze verstoßen. Dann braucht man doch den Begriff Hate Speech nicht, dafür haben wir doch die Gesetze. Ey, ja, das ist ja schon wieder genau das Gegenteil von dem, was diese, jetzt habe ich fast gesagt, im Zug passiert, aber ich meine, ja, hier ist das Ding nicht egal. Nicht egal, ja. Ich hab hier einen passenden alten Seyfried-Comic dazu, zu dem ganzen Thema. An den denke ich immer wieder. Warte mal, wer definiert, welche Äußerungen rechtswidrige Hate Speech sind? Geh mal da drauf, bitte. Das wäre so der zweite Punkt da. Okay, also niemand. Was ist das für eine Antwort? Weder das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz noch die Taskforce prüfen, ob konkrete Inhalte gegen Gesetze sind. Das liegt natürlich daran, weil sie nicht die Exekutive sind. Ja, verstoßen und daher. Aber darunter schreiben sie ja, dass sie diese Verantwortung an die Unternehmen weitergeben. Also geht es wieder darum, dass letztendlich ein privates Unternehmen entscheidet, was jetzt gerade bei uns in dem Fall gegen die Community-Standards verstößt und der Druck wird trotzdem vom Staat ausgeübt, ja, und zu sagen, okay, passt doch. Springe ich hier mal kurz zu. Manche Kritiker der Taskforce befürchten, es könnte eine Art Privatrecht entstehen, in Klammern. Das ist garantiert ja, ne, weil hier Dingens da ja angerufen hat hier. Ein Privatrecht ist einfach auf Englisch. Das wie heißt da nochmal hier der Danish? Der hat ja da angerufen und mit denen darüber geredet und der meinte halt auch Flucht ins Privatrecht und so. Ja. Stehen bei den private oder halböffentliche Akteure wie die Taskforce mitwirken und zivilgesellschaftliche Organisationen die Meinungsfreiheit an den Gerichten vorbei definiert. Ist diese Sorge berechtigt? Okay, das fand ich nein. Was denkt ihr? Ist diese Sorge natürlich. Nein, oh, das ist ernsthaft. Nicht berechtigt. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Die Taskforce nimmt ja keine Prüfung von Inhalten vor, aber sind irgendwelche Trusted, dass ihr das prüft, das glaube ich euch sogar, dass ihr das nicht prüft. Ich glaube euch, dass ihr das einfach wegmacht, irgendwelchen Kram. Ja, irgendwie. Aber die haben doch ihre Trusted Accounts. Die können doch schneller löschen wie alle anderen. Weißt du? Wo es da oben um Unternehmen geht, das finde ich ganz interessant, denn vielleicht wisst ihr das, aber Twitter wurde zu fast 50% der Aktien von so einem saudi-arabischen Scheich aufgekauft und es wurden neuerdings ein paar Accounts gesperrt, die sich kritisch gegenüber dem Islam geäußert haben. Der Hashtag #StopEnslavingSaudiWomen wurde auch gehijackt und Accounts wurden halt gesperrt, die Islam kritisiert haben. Das Ding ist halt, dass dass Twitter zum Beispiel als Unternehmen, ja, was sich ja dann bereit erklärt, da mitzumachen wahrscheinlich, ne, komplett in eine total falsche Richtung abdriftet. Es ist, ich weiß nicht, ob sie wirklich so gemein geplant haben oder ob sie so naiv sind, ja. Aber selbst wenn alles gerade wunderschön wäre, ja, ändert sich da irgendwas beim Unternehmen, irgendjemand anderes kauft es, irgendeine Agenda kommt mit rein, die vorher nicht da war und was, dann muss man dann auf einmal Leute für bestrafen, dass sie ihre Meinung äußern. Ich finde vor allem diesen letzten Satz auch sehr klasse. Hält ein Nutzer die Löschung seines Beitrags für nicht gerechtfertigt, kann er dagegen vorgehen. Ja, dann mal viel Glück, ob bei Twitter oder Facebook, sich da zu beschweren. Ja, und dann auch irgendwie Recht zu bekommen. Das ist ja, doch. Hier geht es jetzt schon um Strafbarkeit und vor allem steht hier schon wieder genau das, was die Leute ja befürchten. Die befürchten ja, dass eine der zivilgesellschaftlichen Organisationen auch aktiv Inhalte melden, die sie als strafbar betrachten. Ja. Das ist ja genau diese Befürchtung, die sich aus diesem Kram hier mit einer Art Privatrecht entstehen. Ja, also der Absatz würde genauso gut funktionieren, wenn statt dem Nein am Anfang ein Ja stehen würde. Ja, ohne Scheiß. Definitiv. Oh Gott. Ich füge aber schnell ein Ja ein. Aber jetzt seinen eigenen Kram da reinschreiben. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Er hält einen Nutzer seines Beitrags gerechtfertigt. Kann er dagegen vorgehen? Wie kann man dagegen vorgehen? Wie kann man dagegen vorgehen? Grandios. Fix it for you. Die meinen mit dagegen vorgehen wahrscheinlich, dass du ein bisschen auf und ab springen und Ungerechtigkeit schreien kannst und dann bitte aber nach Hause gehst. Kann der dagegen vorgehen? Ja, gegen das Justizministerium oder gegen die AA-Stiftung oder so. Probieren wir doch gerade. Ja. Tja, aber das kann man dann auch wieder als Hate Speech deklarieren, also schließt sich der Kreis. Also mehr oder weniger klingt jetzt diese Taskforce wie so das A-Team, aber halt von so Cry-Bullies. Der nächste Punkt, seit wann gibt es die Taskforce und was ist ihr Ziel oder so darunter? Da der nächste Punkt. Ja, wir müssen ein paar übersprungen. Eigentlich. Also, weil wir sind auf dieses Thema gekommen mit der Flucht ins Privatrecht, deswegen habe ich das jetzt hier übersprungen. Ich weiß nicht mehr, wo wir, das war auch noch interessant, mit werden nur Rechtsradikale oder auch andere, etwa linksradikal, terroristisch oder islamisch oder ähnliche Postings gelöscht. Ja, wohl nicht, wenn ihr da hier irgendwie eure Toleranzfreunde da drin habt, Thema Taskforce, ganz generell Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet, Bullshit. Die Diskussion ist nicht auf extremistische Inhalte beschränkt, Bullshit, sondern fast umfassende rechtswidrige Aufrufe zu Hass und Gewalt, Bullshit, Bullshit, Bullshit. Aber immerhin haben oder sie den Anstand, hier mal ein bisschen zu lügen. Personen, gegen die sich richten. Mega Bullshit. Dann, wie bereits oben beschrieben, prüfen aber weder das BMJV noch die Taskforce einzelne Inhalte. Fragen im Zusammenhang mit der Löschung konkreter Beiträge können daher nur die Unternehmen beantworten. Ja toll, wenn ein Unternehmen einfach von fast 50% von Saudis gekauft wurde. Was für Freiheit kann denn da bitte sein? Meine Fresse. Ja, aber auch das ist ja schon wieder dieses Ausweichen, dass wir sind nicht zuständig. Das ist doch auch eindeutig Privatrecht. Wenn du dem Unternehmen die Deutungshoheit darüber gibst, was Hate Speech ist und was gelöscht werden soll, ist es eben genau diese Flucht in das Privatrecht. Also okay, kann so ein, das kann man so unter die Finger schlägt oder was? Aber wenn du die Unternehmen fragst, werden die wiederum sagen, nein, das machen wir nur, weil uns das die Politik auferlegt. Genau. Dann die Politik wird sagen, ja, aber die Frau Kahane hat gesagt, dass das wichtig ist. Und so hat keiner eine Verantwortung. Das ist wie bei Nazis früher. Alle machen mit, aber keiner hat Verantwortung halt. Alle haben nur Befehle befolgt oder Dinge, die sie für... Das war doch wichtig damals. Und dann so in 30 Jahren dein Enkelkind so Opa, was war denn da? Und so, ja, ich habe nur Befehle befolgt. Ja, also das Ding ist halt auch, das heißt ja immer, ja, das ist eine Firma, die kann da mit ihren Inhalten machen, was sie möchte, ja. Es gibt nicht so viele Alternativen zu Twitter und theoretisch hat Twitter das Recht, einfach random jemanden zu bannen. Wenn jetzt dann aber sich die Saudis Twitter aufkaufen und sagen, wir wollen jetzt aber keine Semiten mehr hier haben, weil die sind haram. Oder keine Schwulen oder Leute, die Islam kritisieren. Und dann würde ich gerne die ganze Brigade schauen, die dann immer noch das verteidigt, dass eine Firma sich so benehmen kann, wie sie möchte. Weil das ja ihr Privatding ist. Also das ist, ich keine Ahnung, Alter. Es ist ekelhaft einfach nur. Und hier haben wir schon wieder halt den Widerspruch zu, ist das eine Einschränkung für die Meinungsfreiheit, weil sie hier meinen, Ziel des Löschens von rechtswidrigen Beiträgen ist es, für eine angemessene Kommunikationskultur zu sorgen. Angemessen nach dem, was wir und diese NGOs halt meinen. Und die von Hass betroffenen Gruppen, die wir und diese NGOs festlegen, zu schützen. Zu schützen vor was? Zu schützen vor. Kann ich den Grundgesetzartikel stehen, in dem steht, irgendwie die angemessene Kommunikationskultur ist ein Hauptauftrag des deutschen Staates? Oder so? Nee. Ist es unglaublich. Es geht den Scheißdreck an, wie wir uns untereinander unterhalten, solange wir uns nicht die Köpfe einschlagen. Meinungsfreiheit? Nee, mit Meinungsfreiheit hat das ja nichts zu tun. Das geht um eine angemessene Kommunikations. Hör mal, ich komme dann einfach mal nachts bei dir in Virtual Reality auf dich zu und greife dir an die Titten. Ja. Weiß ja, Jokes on you, ich spiele nur dieses Spiel ohne Titten. Jokes on you. Initiierung und Arbeit der Taskforce. Oh. Was ist nicht Aufgabe der Taskforce? Das würde mich ja mal interessieren. Dir ein Sandwich zu machen. Nee, warte. Verantwortung zu tragen und Antwort geben zu können über das, was die Taskforce tatsächlich machen soll. Also und? Was? Keine Verantwortung. Die nehmen keine Prüfung oder Bewertung vor, aber sie schaffen das Bewusstsein bei den teilnehmenden Unternehmen. Ja, okay, Moment, wenn sie weder Verantwortung noch irgendeine größere Funktion haben, bei der sie irgendwas anschauen und entscheiden, warum braucht man die überhaupt? um die Leute einzuschüchtern. Es geht doch wirklich um Einschüchterung zu machen. Ohne Scheiß. Das ist genau das Gleiche, was mit Prism-Programmen und diesen Sachen von den Amerikanern da so gemacht wurde. Du gehst zu Unternehmen wie Microsoft und so hin und sagst so, ja, hier, also wenn er jetzt hier nicht unseren schönen Vertrag unterschreibt, und das ist total freiwillig, den zu unterschreiben. Okay, Leute, springen wir ein bisschen rüber auf, nach welchen Kriterien wurden die Mitglieder der Taskforce ausgewählt? Stimmt, das auch. Hier bei der Auswahl der Mitwirkenden war es neben den in Deutschland relevantesten Betreibern von sozialen Netzwerken, einen überschaubaren Kreis von Organisationen zusammenzubringen, die über Erfahrungen mit Hassbotschaften und mit der Kontrolle von Internetangeboten verfügen. Ja, da hätten Sie sich doch eigentlich nach Ihrem eigenen Maßstab Gamergate reinholen sollen. Ja, weil das ja alles Erresser sind. Erresser. Ich denke, sie sollen nicht prüfen und bewerten. Jetzt reden sie von Kontrolle. Also, widerspricht sie doch hier jeder Punkt. Permanent. Ja, die Idee davon ist, dass das niemand lesen würde, okay? Der Grund ist, das würde niemand lesen wollen, okay? Das war ursprünglich die Idee. Die wollten das voll und stillen, heimlich über den Tisch bringen und alles schön. Das hier ist diese Entschuldigungsseite, wo sie den Leuten das zeigen wollen und sagen, hier, guck mal, da. Ja, du siehst die Punkte, du musst nicht weiterlesen. Nein, du siehst schon die ersten paar. Ist nicht. Ja. Wie kann man sich so permanent in den einzelnen Punkten widersprechen? Also wenn diese NGOs oder... Oh, wer ist Mitglied der Taskforce? Wer ist Mitglied der Taskforce? Ja, das steht schon hier oben, wer da Mitglied ist. Das sind ja diese Gruppen hier. Ja, Moment. Vielleicht steht da was anderes. Man kann nicht einfach so... Komm, schau noch mal rein. Doch, das sind die hier. Das sind die Mitglieder der Taskforce. Vor allem, wenn ist nicht gegen Nazis und Amadeo Antonio Stiftung jetzt das Gleiche? Ja, weil jetzt gegen Nazis steckt noch die Zeit drin. Was ist mit Menschenfeindlichkeit gegen Nazis? Tja. Gibt's nicht. Die Antwort hast du dir selber gegeben gerade. Menschenfeindlichkeit gegen Nazis, Mann. Musst du die Julia fragen. Das mach dich doch nicht lächerlich, Alter. Aber es ist schon irgendwie beeindruckend, dass du sozusagen die häufig gefragten erklären tust und dass das komplette Ding einfach sowas von inkongruent ist. Also, wie gesagt, wenn du mit so einer Business-Idee zu einer Bank gehen würdest, sagen würdest, ich möchte das machen, niemand würde dir Geld geben. Kein Kredit, nichts. Wenn du das sind auch schon wieder... Ein formeller Arbeitskreis, eine gesetzliche Grundlage ist nicht erforderlich. Ja, das sind auch wieder original die Fragen, die der Dane stehen gestellt hat. Was ist die gesetzliche Grundlage? Nachdem wir es fünfmal gestellt haben, sie ihm das ja auch gegeben, diese Antwort. Leute, einfach sagen, die ISIS ist ein informeller Arbeitskreis. Wir brauchen es nicht rechtfertigen. Ja, ISIS ist auch eine NGO. Genau, um gegen Hassglauben in der Welt vorzugehen. Oh mein Gott, Hate Speech bei ISIS, die müssen auch damit ein Problem haben, oder? Garantiert, da sagt bestimmt mal einer so, ich glaube nicht an Gott oder so. Oh Gott. Also bei IS ist es mittlerweile so, dass wenn du ein Staatsgebäude vom IS betreten tust, dass du die Burka nicht mehr tragen darfst, weil sie Angst vor Terroranschlägen haben. Ja. Also ernsthaft. Also. Und wenn auf dem Markt musst du, wenn du eine Ziege anbietest, muss die Ziege ihr Hinterteil verhüllen, weil sich sonst die Leute nicht unter Kontrolle haben, also die Männer. Also. Das sind ja alles Reize. Also es ist eine echte Politik dort. Also es ist wirklich so, die Ziegen müssen sich bedecken, ihr Hinterteil. Also, was ist mit dem Vorderteil? Ja, da haben sie nichts Spezielleres, aber Hinterteil muss verdeckt werden. Ein bisschen Haram darf schon sein. Ne? Ja. Also, Punkte hier lesen sich irgendwie immer mehr wie so eine Mafia-Organisation, die dann so sagt, ja, wir zwingen euch ja alle nicht und so weiter, aber es wäre schon besser, wenn ihr da diese Selbstverpflichtung unterschreibt und mitmacht und so. Wir machen ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen. Ja. Ja, grundsätzlich haben die Unternehmen frei zu entscheiden, aber in Ausnahmefällen, dann machen wir das dann wahrscheinlich auch mal. Das ist so, okay, Leute, wir werden keinen Kommunismus machen, aber ein bisschen. Nein. Ich denke, dass das in die Richtung geht, dass themenspezifisch meinen die das ja. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo einen Feldzug planen möchtest, NATO-Truppen, sagen wir nach Somalia oder nach Libyen schicken möchtest, Deutschland sich beteiligen soll und die öffentliche Wahrnehmung in die Richtung läuft, dass jeder keinen Bock auf den Einsatz hat, dann kann sich die Taskforce an die Arbeit machen und themenspezifisch Hasskommentare löschen, die darauf hinweisen, dass wir keinen Einsatz haben wollen. Ihr seid doch alles so Fedora-tragende Leute. Ihr seid doch alle so wütend. Aha. Das muss ich jetzt löschen, weil ihr so wütend seid. Zu viel Hass im Stream. Ja, ich finde das total geil, den Punkt, den du gerade aufgemacht hast. Welches Rechtsmittel und welcher Rechtsweg stehen von Löschung oder Sperrung Betroffenen zur Verfügung? Die Antwort steht da nicht. Nee. Da steht nur das Gleiche, was bei drei anderen Punkten auch schon steht. So ein bisschen kümmert uns nicht, habt ihr Pech, müsst ihr halt mal mit den Plattformbetreibern sprechen. Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. Na doch, das ist wieder eine Frage vom Danisch. Ja. Ich würde gerne mal prüfen, wie oft auf der Seite insgesamt steht, dass sie keine Prüfung oder Löschung von Inhalten vornehmen. Das steht, glaube ich, unter jedem Punkt so ungefähr, oder? Ich kann nicht das hier. Ja, und selbst wenn sie, also die können ja dann einfach die Hasskommentar-Plus-Gruppe gründen, die dann die Kompetenz übernehmen. Also weißt du, das. Es geht ja auch nur darum, dass man letztendlich den schwarzen Peter hin und her schieben kann. Also man kann dann sagen, okay, die haben zwar die... vergessen, das wird so nicht klappen. Nee, das ist mit diesen Aufklappdingern, das... Ja, das wird so nicht klappen, das ist noch nicht. Das, dass die Sachen da reinläden, das ist... Wieso kann ich jetzt hier im Quelltext nicht Prüfung eingeben? Ja doch, hier könntest du schon. Kann ich doch, Prüfung steht 15 Mal drin. Prüfung, also keine Prüfung, nein. Die Antwort auf praktisch alle Frequently Asked Questions ist, wir machen Prüfung. Eigentlich gar nichts in dieser Taskforce. Niemand hat die Absicht, eine Prüfung durchzuführen. Eine Prüfung findet nicht statt. Ernsthaft, das ist der Hashtag, eine Prüfung findet nicht statt. Das ist gut. Die hätten auch noch gern so einen Punkt einbringen können, wer finanziert die Taskforce, so Steuergelder. Oh. Da brauchen die auch kein Geld. Die brauchen kein Wasser, kein Geld, kein Sonnenlicht. Die existieren gar nicht. Und, die veröffentlichen Informationen einfach nur so ohne Grund. Oh Mann. Manche Kritiker der Taskforce befürchten, also nicht alle Kritiker der Taskforce befürchten das. Achtmal Zivilgesellschaft. Nee, der eine Verrückte, der Kahane irgendwie ihre Herkunft übel nimmt, der sagt was anderes. So Typ. Sind wir da bald durch? Das ist deprimierend. Ja. Taskforce könnte auch so ein Ding sein, wo so die Leute, die dann in so einem Gulag arbeiten. Ja, übrigens gibt es morgen von 10 bis um 12 Uhr morgens gibt es einen Stream auf dieser Seite der Taskforce. Ich weiß leider noch nicht, ob ich das morgen schaffe, mir den anzugucken, aber ich finde auch 10 bis 12 Uhr klingt schon so, als würden die den in jedes Schulzimmer übertragen wollen. Ja, ich denke mal, es wird wahrscheinlich so eine Pressemitteilungssache irgendwie sein. Da stellen sie sich wahrscheinlich irgendwo hin und sagen so, ja, es läuft ja jetzt alles, geht seinen geregelten Gang. Danke für die Mitarbeit. Und ja, zwei Stunden lang. Diese Besprechungen haben ja auch schon stattgefunden jetzt. Ne? Also die Taskforce hat ja jetzt quasi ihr Ziel schon erarbeitet. Da kannst du einen drauf lassen, einen Taskforce. Diese ganzen Sachen, die wir da jetzt erleben, die sind ja alle schon Ergebnis aus der Taskforce. Gibt es denn eine Frauenquote bei der Taskforce? Gibt es eine Transquote bei der Taskforce? Gibt es eine Ableist-Quote bei der Taskforce? Endlich stellt mal einer die wirklich wichtigen Fragen. Ja. Darf ich mich da reinkaufen in die Taskforce? Was wir jetzt hier gerade sehen, ist, um mal zum anderen lustigen Thema zu kommen. Ist, White Genocide hat quasi den Bundestag erwischt. Bettina Kudler hier, deren Name mir noch gar nichts gesagt hat, schreibt hier, Bundeskanzler Merkel streitet das ab, Tauber träumt, die Umvolkung Deutschlands hat längst begonnen. Handlungsbedarf besteht. Shit your pants now. Daniela Kolbe, dann ekelhaft, Sie sind keine Vertreterin des weltoffenen Leipzig, das ich liebe. Und zur politischen Bildung, Wikipedia zur Umvolkung, okay. Ich meine, es gibt ja auch gar nicht diese Aussagen von Göring-Eckardt oder Gysi oder irgendwie sonst Frau Kahane. Einfach nur statistische Daten, okay? Einfach nur Daten, die schon projizieren darauf, wie sich demografische Trends halt ändern würden. So. Ja, warum darf sich die Kahane hinstellen und sagen, wir brauchen mehr nicht weiße Menschen in Ostdeutschland, aber wenn jemand das Gegenteil sagt, ist es auf einmal dieser Pittenhauer-Typ. Oh also, Gott. Findet auf jeden Fall sehr viel Hass in diesem Feed. Um mit Zahlen zu kommen, wir haben 17,1 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Das bedeutet, dass zumindest ein Elternteil einen nicht-deutschen Pass hat und 16,5 davon leben im Westen. Und also es sind Zahlen von 2015 und darin sind Flüchtlinge nicht mit integriert in die Zahl. Also, ja, Flüchtlinge sind sowieso schlecht integriert. Wie viel Prozent waren das im Westen? 17,1 Millionen Menschen insgesamt und im Westen sind es 16,5. Prozent? Nein, Millionen. Millionen. Also nur ein kleiner Teil. Ist sowas denn hier nicht eigentlich Sexismus? Ist das nicht eigentlich hier so, wie war dieser Spruch eben, kleine Süße oder so? Benevolent Sexism. Du bist so sexy, wenn du dich aufregst. Und bei den unter 18-Jährigen hat man jede dritte Person und ich muss die Zahlen noch überprüfen, aber wenn du die Flüchtlinge mitrechnest, kommen wir da schon knapp an 50-50 dran. Ja, wir müssen eigentlich die ganzen Kommentare hier unbedingt an die neue Hate Speech Bewegung. Ja, verstehen die eigentlich nicht, dass die sich mit so viel Daten auseinandersetzen müssen, dass das schon echt einfach absurd ist? Ja, es wird ein Spaß. Also ich meine, mich interessiert es eigentlich nicht, ob das stattfindet oder nicht, also in welche Richtung das geht, aber einfach nur zu sagen, dass jemand, der sich die Zahlen anguckt und sich an den Kopf kratzt, also dem gleich was vor den Latz zu knallen, ist halt auch nicht zielführend. Also, oh Mann, halt aber auch hier diese Milchmädchenrechnung, oh, 1 Million kommen und wir sind 80 Millionen, Familiennachzug, Frau Tempel, schon mal drüber nachgedacht. Und diese 1,1 Millionen Neulinge sind auch nicht die ersten, die hierher kommen. Ja, außerdem wird sich das halt hauptsächlich auf die größeren Städte auch beschränken. Ne? Also ja. Mit der Ghettoisierung ist es nicht so, dass die sich alle friedlich aufs Land aufteilen. Sag mal, ist das gerade eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Problem, das ich da gerade höre? Also das ist ja Hate Speech, ich weiß. Ihr seid doch eh alles cisgender, weiße, hetero Männer und habt keine Ahnung, wie das ist. Ja, hier reißt mal aus und dann reißt wieder ein. Wir sind heteros. Genau. Wir reisen aus, wir reisen ein. Das ist ein New Country. Oh nein, ist das hier? Nee, das ist sie nicht. Ich dachte schon. Und ich meine, ihr könnt euch doch auch noch an das Verbarium vom Zukunftsreport, den die Merkel mit vorgestellt hat, erinnern, in dem drin steht, dass in 2040 in Deutschland das Wort Migrationshintergrund, dass es das nicht mehr geben wird, weil jeder so eine diverse Herkunft hat, dass man sozusagen, dass das die Norm ist, dass man. Ja, ich komme von zu Hause. Dass man, ja, du weißt, dass man viele verschiedene Identitäten hat. Also ich kenne Leute, die da irgendwie der Umvolkung anhängen, ich kann die Angst schon nachvollziehen. Es ist nicht so, dass da nicht ein paar Zahlen sind, die vielleicht schon auch den Eindruck erwecken. Wobei ich halt definitiv nicht das Gefühl habe, dass das irgendwie von irgendwoher geplant ist, sondern dass es einfach random so ist. Also, keine Ahnung. Bio-Deutscher. Sehr schön. Ja, Lutz musste schon auf den afrikanischen Kontinent flüchten. Ha, Clemens Kleinlercher, Hasspredigerin. Ja, das hat jetzt bestimmt geholfen. Danke sehr. Das ist so viel Counter-Speech, ne? Richtig ja, so gute Counter-Speech. Hassbotschaft, würde ich eher sagen. Das ist schon ein gezielter Angriff auf eine Person. Also da müsste doch eigentlich mal jetzt in die Taskforce aktiv werden. Ja, das ist eigentlich schon Dogpiling und Shitstorm und das ist... Ja. Also nach deren Definition? Der Comic ist gut. Ja, aber es ist doch auch so, hätten die mal eine Immigrationspolitik gehabt, dann... Würde das Amerika heute außerdem anders ohne, ohne was wollen sie denn dann machen? Wollen sie auf die Flüchtlinge schießen? Oder was, Herr Ebel? Ohne Emigranten hätten die Indianer auch gar keine Pferde gehabt. Insofern, das hat ihnen nur Bereicherung gebracht. Ja, und überleg mal, wie viele Indianer da waren und wie wenig Siedler. Also. Ja. Das vertraut man nicht. Echt, ich brauche ja nicht auf die Flüchtlinge schießen, aber die Politik kümmert sich halt auch nur nach bare minimum Salamischeibentaktik um die Migrationsströme, wovon wir ja auch eigentlich nur einen kleinsten Bruchteil jetzt irgendwie angenommen haben. Also wir haben ja zum Teil Studien, die zu bis zu 250 Millionen Flüchtlingen im Jahr 2050 sehen. Und das ist dann schon die größere Schätzung. Und aber konservative Schätzungen gehen zwischen 60 und 80 Millionen Menschen aus, die permanent flüchten werden. Da kann man sich dann als Politiker auch mal hinstellen und sagen, naja, vielleicht müssen wir mehr Entwicklungshilfe leisten und vielleicht muss man dann auch mal das Militär irgendwo hinschicken, damit ein Staat, der Probleme hat, sein Gebiet zu kontrollieren, nicht ein kompletter Failed State wird. Aber die einzige Möglichkeit, dass man Flüchtlinge wirklich stoppt, ist, ihnen zu helfen, wo sie leben. Man kann nicht einfach alle Leute aus den Problemländern da ummigrieren lassen. Und dann hat man halt einfach das Problem nicht wirklich gelöst. Man hat einfach nur die Leute umgeschoben. Das Problem ist immer noch da. Man schaut nur nicht mehr dahin. Ja, da hatte Gavin McInnes von Rebel Media, hatte da mal was über Mexiko gesagt. Was war das? Mexico is shit because of Mexicans. ja, das hat sehr viel damit zu tun, aber im Endeffekt ist es wirklich so, du kannst nicht erwarten, dass du den Leuten hilfst und hoffen, dass dann einfach keine neuen Nachkommen werden, denn irgendwann, wir sind, wie gesagt, das ist wieder dasselbe Problem, wir sind einfach schon zu viele Leute auf dem Planeten, man muss sich umverteilen, man muss sich gleich verteilen auf dem Globus, so räumlich betrachtet. Wenn es in Afrika Trinkwasser gäbe und alles schön und gut wäre, wenn es in Syrien keinen Krieg gäbe, wenn alles schön ganz gut wäre und alles wäre toll, dann müsste man das nicht machen. Deshalb muss man da helfen, wo gerade die Probleme sind und nicht die Leute einfach. Das Ding ist halt auch mit Afrika. China war nach dem Zweiten Weltkrieg verarmter wie Afrika, hatte geringere Lebenserwartung von um die 40 Jahren, waren bettelarm, wirklich bettelarm, hatten dann die kommunistische Revolution, weil sie ja da schon so arm waren, hat man da noch Kommunismus gebraucht, der jetzt auch nicht unbedingt zum Reichtum von der Gesellschaft beiträgt. Aber die Chinesen haben es irgendwie geschafft, hochzukommen, haben mit ihrer Wirtschaft die USA überholt, das größte Volkswirtschaft. Und irgendwie Afrika sagt immer noch, der böse Westen hat uns mal ausgebeutet. Also die Kolonialmächte haben China ausgebeutet, also mit dem Opiumkrieg, man hat das komplette Volk opiumabhängig gemacht, um Geld aus dem Land rauszupressen. Japaner sind eingefallen. Die Nazis haben während dem Zweiten Weltkrieg dort interveniert, weil sie die Behandlung von den Chinesen unmenschlich fanden. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, weil die Japaner so viel gemordet haben, dass Nazis gesagt haben, die selber fucking Konzentrationslager haben, dass es unmenschlich ist, was die Japaner dort machen. Ach, das war doch nur Virtue Signaling. Und dann höre ich jedes Mal nur so, ja, und Afrika hat es aber so schwer, weil warum? Weil die Gesellschaften scheiße sind. Also man muss halt dort eine Demokratie aufbauen, Grundstrukturen. Und wenn sie die nicht selbstständig aufbauen können, dann muss man sich halt auch überlegen, ob man nicht vielleicht dann einfach eine Mission dorthin schickt und dann halt wirklich Brunnen baut. Das ist zwar dann gammelig und man hat dann wieder den Vorwurf von hier Neokolonialismus, aber das Ding ist halt, das wird ja dort unten nicht besser. Also siehst du, das Ding ist einfach, eben, ich stimme dir auch wirklich zu, das Problem ist aber auch, dass selbst wenn du eine Infrastruktur aufbaust, heißt das nicht, dass es nicht sofort einfach zusammenfällt, okay? Nach all den Einmischungen, die Amerika da im Mittleren Osten da hatte, die haben da versucht, was aufzubauen, es ist auch teilweise gelungen, dann sind die da hin und her gezogen und haben da Leuten geholfen, aber immer wenn sie weggegangen sind, ist da alles wieder zusammengebrochen. Da ist zum Beispiel so ein Typ, der über Female Genital Mutilation aufklärt in Afrika und der hat einfach mal sich da mit ganz vielen Leuten, so Häuptlingen, politischen Häuptlingen da aus verschiedenen Stämmen zusammengesetzt. Und das waren alles Männer, keine Frauen, die haben da, und der hat sie einfach abstimmen lassen, ja. Wer denn hier so findet, dass das schlecht ist, dann haben da ganz viele Leute so gesagt, ja, das ist nicht gut. Und dann so, ja, wer will sich ändern? Und dann, ja, keiner wollte das. Nö, ja. Nee. Die wissen, dass das schlecht ist und machen es trotzdem. Und man kann nicht hingehen, die Leute töten, weil diese dann ja auch Familie haben. Egal, ob die Person selbst gut oder schlecht ist. Die haben Familie, die haben Leute um sich herum. Und wenn man sich da einmischt, dann hat man halt einfach so... Die Möglichkeit, dass alles noch viel, viel schlimmer wird, wie es vorher schon war. Eben, ja. Das kommt, kocht einfach hoch. Man muss halt irgendwie den Leuten einen natürlichen Tod geben. Und ich habe wirklich einfach den Gedanken, dass es schon einfach mehrere Generationen dauern wird, bis Flüchtlinge wirklich in Germany welcome sind. Ja. Also die Refugees, die sind jetzt da. Das ist toll und gut. Aber es wird wirklich Generationen dauern von diesen Refugees, bis sie auch wirklich ankommen. Ja. Ja, also, und das Ding ist ja auch rein theoretisch, Migration und Flüchtlingssein, das sind ja eigentlich auch zwei Paar Stiefel. Also ich freue mich über meinen neuen syrischen Mitbürger, der kann hier gerne rumgammeln und ich kann mit ihm ein Bier trinken, was weiß ich, aber so rein theoretisch ist ein Flüchtling kein Migrant, ein Flüchtling geht irgendwann wieder nach Hause, baut sein Land auf. Also ich kann auch verstehen, dass es ihm dann hier gefällt, er hier bleiben möchte, aber das wird auch in der Diskussion immer gerne miteinander vertauscht. Also ja. Und selbst wenn man migriert, selbst wenn man das tut, heißt es trotzdem nicht, nur weil man jetzt vom Körper her in einem anderen Land ist, dass man sozusagen körperlich schon angekommen ist, ja, dass man auch im Kopf angekommen ist. Das ist wirklich so ein zweiter Faktor, der auch komplett einfach aus dem Fenster geworfen wird. Ja, meine Eltern, wir sind so nach Deutschland vor 16 Jahren gekommen und meine Eltern, mein Vater besonders, hatte so krass Probleme, sich hier in Deutschland anzupassen, einfach vom Kopf her. Er hat sich von Anfang an gesagt, er will die Sprache nicht lernen, er will nichts machen, der ist zutiefst gekränkt, weil er sein dortiges Leben dann zurückgelassen hat und im Endeffekt, meine Eltern fühlen sich immer noch nicht hier in Deutschland irgendwie, nicht im Sinne willkommen, sondern nicht so, dass es ihr Platz ist, weißt du? Sie können das nicht wirklich genau beschreiben, aber sie würden, wenn sie hier ihre Kinder dann schon so großgezogen haben, ich habe noch eine Schwester, ja, wenn sie die Kinder schon auf die Beine gestellt haben, alles schön und gut ist, werden die nach Russland ziehen. Und ich meine, was mit Deutschen, es gab ja auch 13 Millionen Deutsche, die so irgendwo im Osten Russland überall gewohnt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg halt einfach ethnisch gesäubert worden sind. Ja. Zu einer Entnazifizierung. Und also selbst wenn du dann sozusagen Vorfahren hast, die da mal gelebt haben, dann irgendwie zurückzukommen oder herzukommen, also selbst das ist ja schwierig. Also weißt du, selbst für die Leute ist das schwierig. Also es ist, keine Ahnung, man kann schon Multikulti und so machen, aber einfach nur so stumpf Refugees welcome ist halt Populismus von der linken Seite und das war's. Weil ganz so einfach ist das halt nicht. Keine Ahnung. Da weiß der Peach bestimmt mehr drüber. Das ist halt. Ja, das war hier auf jeden Fall ziemlich krass. Von wegen, ich halte Angriffe auf ihn für völlig legitim. Hashtag nie ein Genosse gewesen. Ja, da haben wir mal wieder so dieses: Du bist nicht rein genug. Also bist du einer von den Feinden. Und dann können wir auch mit dir anstellen, was wir wollen. Können wir mit einem aus der Linkspartei unterhalten, der den, als ich davon erzählt habe, dass ich den ganz vernünftig fand, den als reaktionäre Type oder so was bezeichnet, irgendwas mit reaktionär. Können wir deinen Genossennachweis sehen, damit wir auch sicher gehen können, dass du zu uns gehörst und nicht zu ihnen? Ja, ich hoffe mal, dass er dem kurzen Anflug widerstanden hat, in die AfD einzutreten. Ich glaube, das war ein Gag. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Ja, dies nochmal ganz kurz, das fand ich ja ganz lustig. Saturday Night Live, das ist ja auch so ein Ding, was ganz, ganz populär ist, halt so eine Witzsendung aus Amerika, wo auch diese Leslie Jones mal mit bei war oder immer noch mit bei ist oder so. Da waren im Prinzip alle amerikanischen Comedians irgendwie mal drin. Ja, genau, die sind ja auch halt ganz stolz darauf, dass sie ja so einen diversen Cast irgendwie haben und jetzt haben sie sich davon irgendwelchen Leuten einreden lassen, dass da ja keine Latina dabei ist. Also haben sie sich diese Melissa Villa Senor oder so ähnlich, wie die sich hier ausspricht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie sich die halt geholt und die ist dann ja aufgefallen mit so Sprüchen wie das wird jetzt nicht angezeigt, so ein komischen Archive-Ding, aber irgendwas mit von wegen meine Kollegin ist schwarz und nervt mich oder irgendwie sowas. Ja, nochmal normal aufmachen, das ist hier von Street. Wo war das hier? Ach. Ja, genau. Bossy Black Lady at my temp job right now looks exactly like Steve Urkel. Ugly. Und so ein Kram hier. Was über Black Guys. Und auf jeden Fall, ja, das sind alles irgendwie weggelöscht und die Leute geblockt, die sich drüber aufgeregt haben. Ja. Ich weiß halt auch nicht, weißt du, warum lässt du nicht einen Tweet, der dann unter der Gürtellinie war, einfach stehen und sagst, ja, da war ich auch mal dumm, ich bin halt auch nur ein Mensch, ich kann mich auch mal daneben benehmen. Weißt du, ich fände, das hat mehr Stil, wie dann so, ich lösche das schnell weg und so, das passt schon, weißt du. Also wenn man schon was löschen würde im Nachhinein, dann vielleicht im Vorhinein überlegen, ob man das schreiben würde. Ja, so irgendwie. Und hier mit Anne Will, hier Realitätsverlust als Deutungshoheit. Keine Ahnung, ich schaue mir manchmal diese Hard Aber Fair, Plasberg, Anne Will und Illner Dinger an, um sozusagen, keine Ahnung, Pisten, Taucher. Gute Antwort. So, keine Ahnung, es ist die intellektuelle Pissrinne von Deutschland, wo Politiker und Idioten möchten ihren Journalisten und keine Ahnung was, einfach ihre Sprechblasen entleeren und einfach die Deutschen das aufsaugen, weil zu jedem Thema, was da besprochen wird, bist du besser beraten, wenn du einfach nur dir ein Buch holst zu dem Thema und es querliest. Das musst du noch nicht mal mehr ganz lesen. Soll ich einfach nur 20 Seiten lesen, anstatt sich so eine Show anzuschauen? Trotz allem schaue ich mir das aber manchmal an. Und die Sendung, die war, ich weiß nicht, besonders ekelhaft. Es ist schwer, sozusagen eine Stundensendung kurz abzureißen, aber der Artikel geht eigentlich ganz gut darauf ein, worum es in der Sendung geht. Und die Sendung selber war eigentlich auch relativ interessant. Also wenn ihr so ein bisschen Hate-Fan-mäßig ein bisschen ragen wollt und ihr denkt, so, Blutdruck ist heute noch nicht hoch genug, dann da, den Artikel und die Sendung dazu. So. Ja. Ja, das braucht man nicht lange drüber reden. Haben wahrscheinlich die meisten Leute schon mitgekriegt, dass dieser Gerwald Klaus Brunner da am Montag tot aufgefunden wurde mit noch einem Mann dabei, der erst nicht identifiziert war, und es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass er den irgendwie umgebracht hat und eine Sackkarre durch halb Berlin gekarrt hat, um sich dann irgendwie selber einen Stromstoß zu verpassen und sich damit umzubringen. Und ja, dann hat er noch, doch auch. Ja. Der hatte doch auch mehrere Wohnungen in Berlin. Irgendeiner meinte so, ja, jetzt müsst ihr das endlich mal aufdecken und hört auf, ihn zu decken, und er ist furchtbar und er hat noch mehr Leichen im Keller und keine Ahnung. Ja, also, gehört, aber gut, ich muss dazu sagen, dieser Typ, also ich habe den nie getroffen, der ist halt auch schon ewig bei den Piraten, und also mir ist der nie begegnet, zumindest nicht, dass ich wüsste. Kann sein, dass er in Bremen damals auf dem Parteitag gewesen ist, aber wenn, dann wäre es mir nicht aufgefallen. Also es war halt der einzige Parteitag, auf dem ich war. Bei mir ist er vor allen Dingen hängen geblieben mit diesen Dingen, wo er da irgendwann mal kandidiert hat, ich glaube für den Vorsitz der Piratenpartei oder so, eine unglaublich verwirrte Rede gehalten hat, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, ey, also selbst für Piratenverhältnisse unglaublich verwirrt. Und das Highlight der ganzen Sache war dann, dass er irgendwie so ein Stück Rohr hochgehalten hat und dann so im Sinne von dieser einen Simpson-Folge so gerufen hat, wählt diesen seelenlosen Stahlbolzen. Das finde ich halt gut. So, ja, meine kleine Story zu dem Typen. Also, was ich halt traurig finde, ist, wie das halt zum Piratenbashing genutzt wird. Als wenn jemand irgendwie, wenn die das gewusst hätten, was da, ja, das was gehört da ja auch dazu. Ne? Das irgendwie ist genauso wie hier dieser aus Hildesheim, hier dieser SPD-Politiker mit den Kinderpornos, ich habe schon vergessen. Edati, genau. Das wurde ja auch umgedichtet zu so einer Art, ja, die SPD natürlich Nummer oder hier. Wobei ich da auch sagen muss, bei den Grünen mache ich aber auch immer Witze darüber, dass die komplette Partei pädophil ist. Im Grunde ist es auch nicht fair. Ja, gut, nur Gründungsmitglieder und Leute im Vorstand. Nein, aber so, ja, das ist differenziert denken, das finde ich gut. Ja, und oder dieser andere Typ, der da irgendwie Crystal Meth genommen hat von der SPD schon vorher, gab es ja auch so einen, nicht nur der hier Volker Beck. Und ja, wobei das halt bei Crystal Meth ist halt eigentlich sogar noch die Sache, jeder sagt, die Politiker tun nichts, die schlafen nur. Dann macht einer davon wenigstens mal einmal eine richtige Sache, nimmt Amphetamin, ist hellwach im Bundestag und dann ist es auch wieder nicht in Ordnung. Keine Ahnung. Ja, das ist aber auf jeden Fall Standardrepertoire. Wenn irgendwer von den Leuten irgendwas macht, was oder mit dieser Brüderle-Nummer, ne, aber das sind die ganze FDP dann da schuld dran war und lauter so ein Zeug. Ja, aber bei den Sachen liegen halt keine Leichen in der Gegend herum. Also das finde ich immer nochmal. Ja, das ist eine ganz coole Story mit der Leiche in der Sache. Trotzdem. Ich meine, ich habe auch gelacht über Barschel in der Bütt und solche Sachen. Ich will mich da gar nicht außen. Ja, das wird gemacht. Und apropos komische Leute, die da jetzt in diesem Abgeordnetenhaus sind. Ne? Das ist jetzt hier die Liste von den Leuten, die gewählt sind. Und das hier ist Anne Helm. Das ist diese eine Ex-Piratin, die komplett wahnsinnig war. Und die ist jetzt im Abgeordnetenhaus in Berlin. Ich suche mal schnell noch ein Foto von Anne Helm. Aber nicht Schramm ist aber nicht dabei. Nee, die ist nicht dabei. Ne. Aber das ist nicht die, die sich in der Uni ausgezogen hat. Doch, das ist sie doch. Das ist die Bomber Harris Tittenfrei. Das ist die Bomber Harris Dame, genau. Ah, okay. Nee, ich dachte noch mal an eine andere, die einen Professor gestalkt hat. Ich dachte auch, das ist ein Pirat gewesen. Ja. Stalkt. Ja. Wie lange wollen wir das noch machen, so mit dem Stream mäßig? Nicht mehr lang. Ich muss. Das sind die letzten vier Quellen. Ja, okay, die war das. Wir haben viel zusammengestellt. Wow. Cool. Und ja, das war dieses Ding, das habt ihr vielleicht auch gehört, dieser Kai Nerstheimer. Der jetzt letzte Woche da ein Direktmandat gewonnen hat in Berlin. Das ist mal so ein richtig ekliger Heini. Also der Witz war, als ich nur gelesen habe, also ich bin auf diesen Artikel hier in der Süddeutschen über Facebook gekommen und da stand nur irgendwas von Äußerungen des AfD-Abgeordneten. Und ich habe da drauf geklickt, ohne Scheiß, im Hinterkopf hatte ich dabei, was ist jetzt schon wieder für eine belanglose Kacke, die sie da irgendwie ausweiten zu einem Riesenthema, ne? Weil das ist ja irgendwie so, oh mein Gott, er hat gesagt, wir wollen ein Boateng nicht als Nachbarn haben und diese ganze Scheiße, ne, was sie sich da alles immer ranziehen. Weil sowas habe ich da echt auch erwartet und ich war richtig überrascht, als es denn hier wirklich irgendwie dieser Typ ein echtes Arschloch ist irgendwie, der über Degenerierte spricht und da so ein Zeug. Und ein bisschen oldschool. Also wie der russische Minister für Kultur mal gesagt hat, das wird eh keiner toppen. Er hat gesagt, dass Russen, weil sie ja so viel durchgemacht haben, dann einfach ein Chromosom mehr haben. Finde ich gut. Finde ich gut. Das ist dann die Erklärung der biologischen Überlegenheit. Ja, der Grund, warum Russen so viel überlebt haben und durchgemacht haben und immer noch weiterleben und so, das hat damit zu tun, dass sie halt ein Chromosom mehr haben, dass sie diesen Übermenschen. Ja, so muss ich meine, das Chromosom mehr, das muss ja nicht mal mehr positiv sein. In dem Chromosom könnte ja auch drinstehen, dass man jetzt dümmer ist. Also weißt du, was ich meine? Du weißt schon, dass ein Chromosom mehr bei Menschen zu der Trisomie 21 ist. Ja, also weißt du, das muss ja nicht unbedingt gut sein, mehr Chromosome zu haben. Achso, ja. Aber ein Chromosom mehr, komm schon. Oder eins weniger, weißt du? Put the chromosome into the bucket. Nein. Ja, wir haben es verstanden. Wollen wir vielleicht nochmal zu dem letzten Ding hier kurz was sagen und dann feiern? Ja. Ja, das ist auch toll, ne? Unser Eins darf sehen, wie er mit Arbeitslosengeld 1 oder im Zweifelsfall 2 über die Runden kommt und kriegt dann auch einen Arsch getreten, wenn man in Berlin aus der Politik ausscheidet. Ohne ersichtlichen Grund kriegt man 21 Monate lang rund 8.906 Euro brutto. Da kann man von leben, würde ich sagen. Das Ding ist, dass das ja noch nicht mal mehr der Gesamtbetrag ist. Da kommt noch ein extra Betrag dazu, den sie nicht nennen wollen. Also das ist nur das, was noch, also nicht die endgültige... Also diese Dame hat sich wohl, das war eine Vertraute von dem SPD-Spitzenkandidaten und hat sich mit dem wohl zerstritten, so liest sich das zumindest. Sie ist irgendwann während des Wahlkampfs einfach in Urlaub gefahren und hat sich nicht mehr gemeldet. Ja, und ja... Jetzt scheidet sie halt aus dem Amt da aus, aber mit goldenem Löffel im Arsch. Ja, scheidet aus, also gewählt wurde sie wieder, oder wie? ich weiß nicht, ob SPD-Senatssprecherin ist doch ein Fraktionsposten, oder? Ach so, du meinst, sie ist noch Abgeordnete, aber nicht mehr auf diesem Posten, oder wie? Nee, das würde ja auch. Ich denke, die wird ganz da wie eine ehemalige Beamtin. In den Ruhestand betroffen, bis versetzter Beamter. Ach, und dann noch ein Ruhegehalt hinten drauf. Juhu, 3 Jahre lang 71,5% von dem, was wir eben durchgerechnet haben. Feine Sache. Finde ich gut. Ah, die Senatssprecherin ist wohl ein öffentliches Amt, deswegen. Hm. Und dann. Ja. Ja, und in den Ruhestand versetzt stand da. Also wird wahrscheinlich dem Fraktionsvorsitzenden, dem Müller oder wie der heißt, der Kragen geplatzt sein. Wahrscheinlich war die gar nicht gewählt. Wahrscheinlich war die generell nur als Angestellte quasi da oder als Beamtin halt. Ja. Also was wie ein Staatssekretär oder so. Ja, aber so läuft's halt, wenn man nicht bedürftig ist. Ja, Kinas, da haben wir gelernt, wir müssen in die Politik gehen, wenn wir Freigeld haben wollen. Machen wir das mal. Aber nicht als Frau, wenn du Angst hast, dass dir virtuell einer sagt, dass du... Das wird auf jeden Fall spaßig, was die Frau da noch verzapft, weil die ist auf jeden Fall einer von den Hardlinern gewesen. Wen meinst du jetzt, die CDU? Ach so, okay. Ja. Die CDU-Dame mit dem Sexismus hat inzwischen übrigens bekannt gegeben, dass es sich bei dem Senator um niemand anderen als den Innensenator Henkel von Berlin handelt, der sie angeblich süße Maus genannt hat und Leute gefragt hat, ob sie ficken. Also das könnte noch ordentlich Kreise ziehen. Finde ich gut. Ja, Peter Taube hat sich auch schon zu geäußert. Ja, Peter Taube. Ja, das sind unsere Politiker heute. Peter Taube, die Schwesig, hier sowas Ruhrgehaltsverdienendes. Wir haben es echt schön getroffen. Volker Kauder, Liste schier endlos. Volker Beck. Heiko Maas, genau. So viele ganz besondere Personen. Die olle Schwese. Ja, ja. Ja, Kinder, alls dann. Sollen wir es mal gut sein lassen und so. Es war wieder so schön. Ja, wenn ihr die Weltraumaffen unterstützen wollt, wir nehmen Spenden ab 1 Million Euro aufwärts entgegen. Meldet euch per E-Mail. Ihr könntet auch mal Merch verkaufen. Und ja, bis bald und so. Ja, und wir machen vielleicht unter der Woche nochmal einen extra Stream zum Thema Sexualstrafrecht, weil da hatte ich ja versprochen, beziehungsweise angekündigt, dass wir uns da heute nochmal anschauen, was da jetzt drinsteht. Ja, aber wie ihr seht, es ist schon 9 Uhr. Ja. Also abonnieren und unterschreiben und Daumen nach oben. Liken und teilen, dann kommt auch die Taskforce nicht bei euch vor. And turn off that pesky Adblock.